Guten Abend. Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, Folge 18 am 18.03. Stößchen und Hallöchen. Hallöchen. Ich bin Steff. Ich bin Joke. Und ich bin nicht amüsiert. Ich bin auch Steff. Ich habe natürlich schamlos gelungen. Ich bin Marlene. Und wir trinken Weißwein. Noch nicht so lange, also nicht, dass jetzt hier... nicht, dass wir daran kommen, dass wir jetzt schon betrunken wären, obwohl wir uns so benehmen. Ich mach das mal dunkel. Ja, mach das mal dunkel. Dann starre ich da auch noch so drauf. Und Cola. Ah, genau, und Cola. Fritz-Cola, genau. Steff hat zwei Fritz-Cola vor sich stehen. Das halte ich für guten Grund. Aus gutem Grund? Ich habe einen Aschenbecher vor mir stehen. Ja, sorry, wir waren letzte Woche zu krank. Ja. Wir haben die ganze Zeit geschnupft und geschnaubt und deshalb haben wir den Podcast verschoben. Genau, und das Kind, ist immer noch da. Echt immer noch. Es ist immer noch da und es engt uns ein bisschen ein in unserer Zeitplanung. Wieso? Naja, also wir hätten wahrscheinlich zusätzlich. Ja. Also. Also. Es ist doch immer ganz nett. Ja, aber es mit dem Podcasten mal eben so zwischendurch, das geht halt nicht. Nee, mal eben so zwischendurch ging aber auch vorher nicht. Ich entschuldige mich jetzt aber auch schon im Voraus für eventuelles in das Mikrofon hineinbellen, weil bei mir das Kranksein noch nicht ganz weg ist. Ich unterstütze das mit Rauch. Okay. Und es wird noch unterstützt mit Rauch. Wir fangen jetzt mal an. Schluss jetzt hier mit. Achso. Mit Kuscheln hier. Schluss mit Kuscheln. Bevor ich das vergesse, ein sehr fröhliches Stößchen nach Berlin. Vielen Dank für die tolle E-Mail. Genau, wir haben... Eine ganz tolle E-Mail haben wir bekommen. Ja. Wir sind ja quasi nicht kommentiert worden letztes Mal. Also nein, Entschuldigung, jetzt hat uns kommentiert. Allerdings hat er, glaube ich, nur Yeah geschrieben oder sowas. Oder Juhu. Oh, Juhu oder sowas. Also nicht das, nicht, also ne, jetzt versteht es bitte nicht falsch. Es ist natürlich nicht so, dass wir das nicht zu würdigen wissen. Ich meinte jetzt mehr so, inhaltlich sind wir jetzt nicht so viel kommentiert worden. Es sei denn, Juhu ist schon als inhaltlicher Kommentar zu werten. Und dann gab es, glaube ich, noch ein Trackback vom Mädchenblog und das war's. Und ich muss ja sagen, ich war schon so ein bisschen, oh nein, das war eine ganz schlechte Folge, niemand kommentiert uns. Und dann kam diese E-Mail und sie war ganz wunderbar. Und sie hat für alle nicht vorhandenen Kommentare entschädigt. Und deswegen, also mich zumindest. Ja, also die E-Mail bezog sich wiederum jetzt nicht auf die Folge. Das ist egal, trotzdem. Ach so. Ich habe mich so ein bisschen von der Fanbase verlassen gefühlt, weißt du, und jetzt. Das geht bei dir aber auch ganz schön schnell. Ich brauche wirklich viel Aufmerksamkeit, ja. Mhm. Ja, wirklich, ja. Bei ihm wird auch so ein bisschen hochmütig gerade, ne? Nein. Also nicht mehr als sonst. Ach so. Wir können auch noch mal kurz, ich finde, wir können auch noch mal kurz netzpolitische Werbung machen. Schließlich ist es bald soweit für das Gendercamp. Also ich wollte wenigstens noch zu Ende reden und wollte ein fröhliches Stößchen nach Berlin sagen und eine Antwort versprechen. Ach ja, genau. Ja, wir haben uns schon über die Distributionswege und Formen Gedanken gemacht. Und ja, werden auf jeden Fall antworten. Ja, jetzt kann Steff die Werbeblock. Genau, eine kurze Werbeunterbrechung. Zwar wollte ich ganz kurz zumindest noch einwerfen, dass wir im Mai auch an einem Gendercamp teilnehmen. Wer uns also live und in Farbe kennenlernen möchte, Wieso denn? Live und in Farbe. Ich habe eh immer schwarz. Ja, das ist auch eine Farbe. Na, aber. Außerdem hast du nun mal kein schwarzes Gesicht zum Beispiel. Nö, das stimmt. Ja. Und auch keine schwarzen Haare. Aber fast. Ja, aber trotzdem nicht. Ich kann mir alles färben, ist da. Ja, also, wer irgendwie Steff und mich live und in Farbe und Joko live und in Schwarz kennenlernen möchte. Und sich auch ansonsten für Gender und Geschlecht und was weiß ich, Sexualität im Zusammenhang mit Netz, Technik, Nerd, Geek, tralala, beschäftigen möchte oder das einfach schon tut und mal ein Treffen mit vielen netten anderen Menschen anstrebt, kann das tun. Noch sind Plätze frei. Im Mai ist es das erste Mai-Wochenende. Guck doch mal. Ich gucke mal Familienkalender. Live quasi im Kalender gucken. Es ist das zweite Wochenende. Okay. Im zweiten Mai-Wochenende. In Hüll. In Hüll, in der Nähe von Hamburg. Kann man da noch bei Hamburg sagen, obwohl es eine Stunde weg ist von Hamburg? Ja, grob. Wir können grob bei Hamburg. Hamburg. Und so die Richtung. Ja gut, die Planung geht ja auch von Hamburg aus, oder? Ja. Teilweise, genau. In einem wunderschönen Tagungszentrum, Tagungshaus, was Stefan und ich aufgrund von Krankheit noch nicht live und in Farbe gesehen haben. Ja, das wird bestimmt sehr nett. Falls wir es nämlich nicht mehr schaffen sollten, den Banner bei uns irgendwie mal einzubinden, könnten wir zumindest mal einen Link setzen. Ich möchte auf den vorwurfsvollen Blick hinweisen, den Steffen mir gerade zugeworfen hat. Ja, ich weiß, ich habe auch schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich ihn noch nicht eingebaut habe. Aber ja, ich habe mich gefragt, ob das bei unserem Design überhaupt geht. Aber natürlich ist alles, wo ein Wille ist, ist auch ein Banner. Gut, dann melde ich hiermit den Willen zum Banner an. Gut. Unser eigentliches Thema ist heute Arbeit. Jawohl. Aber ich dachte, vielleicht können wir noch kurz erzählen, dass wir einen ganz tollen Film gesehen haben, nämlich Fam Fam Fam oder Fem Fem Fem von einem Freund von uns, Anton. Den Film, falls ihr den irgendwie mal so in die Finger kriegt, können wir euch nur wärmstens ans Herz legen. Ein ganz toller Dokumentarfilm über drei Fams aus Hamburg, zufällig auch aus Hamburg. Und zufällig ist auch Marlene dabei. Yeah. Nein, aber Zufälle. Abgesehen von diesen Zufällen ist es ein ganz toller Film geworden. Und Anton hat neulich die Premiere gehabt und wir haben uns den Film angeguckt und der ist ganz toll. Ja, es gibt leider überhaupt keine Informationen irgendwie im Internet dazu oder so. Er ist quasi brandneu. Mhm. Aber er wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei den lesbisch-schwulen Filmtagen hier in Hamburg laufen. Im Herbst. Wow. Wusste ich noch gar nicht. Ja. Da können wir zeitnah nochmal drauf hinweisen. Ja. Genau. Also wer mich mal in Farbe mit Schlafzimmerblick erlebt hat. Und einen der Cat-Contents kann man da auch ganz kurz erleben. Ja, das stimmt. Mm. Ja. Sofort ein Filmstar geworden. Ja. Haben wir noch mehr Werbung? Werbung. Nö. Jetzt gerade nicht. Okay. An die Arbeit. Joke. Nö. Ich habe doch noch Werbung. Achso, erzähl mal. Nämlich eine Freundin von uns, Ulrike Klöppel, hat auch ein Buch, hat ihre Diss veröffentlicht als Buch. Das heißt XX0XY ungelöst. Es geht um Intersex und die Medizingeschichte drumherum und den Begriff Gender. Auch in der Medizingeschichte dann? In der Medizingeschichte und die Formung des Begriffs durch Forschung an Intersex. Ah, okay. Es ist ein sehr dickes Buch. Es ist ein sehr schön designten Einband. Ja. Ich lasse mal so als Nicht-Wissenschaftlerin. Mehr habe ich von diesem Buch noch nicht. Es ist aber auch ganz brandneu. Das stimmt, ja. Aber wo ich schnell Werbung mache. Ja. Konnte ich schnell dafür auch nochmal Werbung machen. Ach, sehr schön. Yippie. Wir trinken ja nicht nur Wein und Cola, sondern essen auch vor dem Kind versteckte Ahoi-Brausebonbons, die wir jetzt alle aufessen müssen, bevor das Kind sie irgendwann entdeckt. Das hat sie schon entdeckt. Ach, das hat sie schon entdeckt. Ja, ich habe sie nicht schnell genug entdeckt. Nee. Tja. Naja, dann müssen wir jetzt schnell aufessen trotzdem. Das Gemeine ist nämlich, dass das Kind ganz schlechte Zähne hat und wir jetzt ein Verbot bekommen haben, dem Kind irgendwie zu viel Zucker zu geben. Jetzt müssen wir den Zucker mal alleine essen. Aber das würde das Kind bestimmt nicht verstehen, deshalb müssen wir es heimlich tun. Es ist schon schlimm, die Zeit mit Kind. Oder wir müssen es einfach zwingen, die ganze Zähne zu putzen. Wir müssen heimlich Zucker essen und heimlich Star Wars Filme ab 12. Man baut so komische Geheimnisse auf vor so einem Kind. Da habe ich mir immer geschworen, immer ehrlich zu sein. Zu so einem Kind. Du, ich kann dem auch, also ich würde mich auch, ich würde dem auch sagen, dass ich jetzt Schokolade esse, wenn er nicht da ist. Das ist auch kein Problem. Das mit den Filmen. Ja, das mit den Filmen ist wirklich schwierig. Andererseits scheinen Kinder das ja auch zu checken, dass es relativ viel gibt, was sie nicht dürfen. Ja, dieses Kind irgendwie nicht so richtig. Naja, gut. Wir wollten ja jetzt nicht schon wieder über das Kind reden, sondern über die andere Arbeit. Über was für Arbeit eigentlich? Über was für Arbeit wollen wir denn reden? Ja, über alle natürlich. Über alle. Nein, ich glaube, wir werden uns in anderthalb Stunden. Wir werden uns bestimmt automatisch auf etwas, auf irgendwas vertiefen, aber vielleicht hier und da Ausblicke bieten, was es denn noch eigentlich alles so antippt an Themen oder so. Also ich dachte ja tatsächlich eher speziell jetzt an Lohnarbeit. Mhm. Wir sind ja mittlerweile tatsächlich alle in Lohnarbeit. Genau, wir hatten das schon mal angedacht, das Thema, vor relativ langer Zeit schon mal. Aber da hat Steff nicht gearbeitet. Also da hat Steff nicht Lohn gearbeitet. Und deshalb haben wir das dann wieder fallen gelassen, ne? Ja, so ein bisschen. Mhm. Inzwischen arbeiten wir alle für Geld. Für unterschiedlich viel Geld. Für unterschiedlich viel Geld, genau. Und sind deshalb total kompetent, was jetzt Lohnarbeit angeht. Endlich. Sprechen. Jetzt sind endlich wir die perfekten ExpertInnen. Genau. Ich habe ja sehr lange, also für das Alter, für das mein damaliges Alter, sehr lange ohne Lohnarbeit gelebt, freiwillig. Fällt mir dabei ein. Wie hast du dich finanziert? Ich war Sozialschmarotzerin. Ach so, du meinst jetzt... Naja, ich war arbeitslos gemeldet. So lange war das ja nicht. Ne? Naja, 3 Jahre. Das ist schon lange, finde ich. Stimmt, das ist schon relativ lange. Oh, wie die Zeit vergeht. Ja, drei Jahre. Krass. Ja. Ich war 3 Jahre lang Sozialschmarotzerin. Ja, und ganz ehrlich, wie ging es dir damit? Es war echt schlecht. Und du hast voll viel Erwerbsarbeit gemacht letztendlich. Also es ist ja nicht so, dass du nicht dann gearbeitet hättest. Das stimmt, ja. Oder nicht also einer Erwerbsarbeit nachgegangen wärst. Das stimmt, ja. Also, ich war nicht sozialversicherungspflichtig angestellt in der Zeit. Ich war 3 Jahre lang, nachdem ich schon quasi mit sämtlichen Ausbildungen fertig war, nicht sozialversicherungspflichtig angestellt. Ich bin auch danach sowieso das erste Mal in meinem Leben erst so richtig sozialversicherungspflichtig angestellt worden. So. Aber das stimmt, ich habe in der Zeit auch viel gearbeitet. Also das heißt so die Zeiten, in denen ich dann in den 3 Jahren wirklich gar nichts irgendwie also gearbeitet habe, auch in irgendeinem Sinne, wenn man jetzt mal von so Freiwilligenarbeit oder so Aktivismusarbeit oder ähnlichen Arbeitsbegriffen irgendwie absieht, war dann glaube ich am Stück gar nicht so lang. Also ich habe immer irgendwelche Praktika gemacht, dann habe ich mich selbstständig gemacht, dann habe ich irgendwie immer wieder irgendwelche Jobs zwischendurch gemacht, aber halt mehr eher so kleinere Sachen. Ja. Aber für mich ist tatsächlich, ich glaube so für mein Alter, wenn man jetzt mal so einen Durchschnitt nimmt, bin ich wahrscheinlich schon eher spät eingestiegen. Ja. Was ich ja jetzt von meinem, wenn ich so meinen Freundeskreis angucke, dann wiederum nicht. Da bin ich jetzt irgendwie nicht so ungewöhnlich mit der Art, mit Arbeit, irgendwie Arbeit und ich, so Lohnarbeit und ich, so. So die Lohnarbeit und ich. Sind jetzt nicht so ungewöhnlich. Bla. Ich kriege mal auch schon Qualm. Also, okay, einen kurzen Arbeitsabriss für mich. Joke. Ich habe bis jetzt noch gar nicht richtig gearbeitet. Ich bin immer Student und arbeite nebenher. Es wurde mir auch heute wieder gesagt, dass ich ja nebenher arbeite. Das finde ich auch sehr schön. Also meine Arbeit ist immer eher nebensächlich. Meine Lohnarbeit ist immer eher nebensächlich. Ich finde zwar, dafür nimmt es ja relativ viel Platz ein, aber... Und eigentlich wollte ich ja, also eigentlich finde ich es ja gut, wenn wir versuchen, den Lohnarbeitsbegriff oder welcher Arbeitsbegriff uns jetzt noch über den Weg läuft, auch noch mit Queer zu verbinden. Immerhin ist es ein heiter Scheitern-Podcast, ne? Ja, und? Ja, dadurch ist es doch schon mit Queer verbunden. Mann... Wir kommen schon sowieso nicht drum. Das müssen wir doch gar nicht, da müssen wir uns doch gar nicht extra bemühen. Das kommt doch von ganz alleine. Das ist doch schon wieder alles viel zu theoretisch. Nee, das ist überhaupt gar nicht theoretisch gesagt. Nein, das war ein Witz. Also ich finde, also erfahrungsgemäß, so wie wir über Arbeit reden, sehe ich da keine Stellen, an denen da jemals irgendwie queer rausplumpst. Dann lass uns doch mal über Arbeit reden. So. Also Jucke ist Student. Und Student auch in der Lohnarbeit als Student. Klassifiziert. Ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich eine Situation, vor der ich eigentlich immer totale Angst hatte. Die mir immer totale Angst gemacht hat. Ich bin in einer unbefristeten Beschäftigung. Unbefristet, genau. In meinem Arbeitsvertrag steht, die Beschäftigung endet automatisch mit Eintritt in das gesetzliche Rentenalter. Ja, yeah. Was auch immer das dann sein mag. Was auch immer das sein mag. Das ist lange. Das ist sehr lange, ja. Das ist jetzt, wenn du ein Kind hast. Ja, das schon wichtig. Das schafft mir auch Sicherheit. Mhm. Ja, ja. Mhm. Aber ich war tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie so abgesichert, also so arbeitstechnisch und so rechtlich und so. Und nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig viel Geld verdienen würde, aber was jetzt so diese ganzen Sachen, die plötzlich so für einen greifen, sowas wie, ich könnte sowas machen wie, wie heißt das, diese Leistung, wirksame Leistung. Vermögenswirksame Leistung und sowas, so ganz neue Wörter sind da ja plötzlich in meinem Leben aufgetaucht. Also jetzt schon ein bisschen länger. Zahnzusatzversicherung zum Beispiel. Genau, also ich habe sehr lange deutlich unterhalb der Armutsgrenze gelebt und irgendwie unterhalb des Existenzminimums und irgendwie habe mich so durchgewurscht und keine Ahnung und habe jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren einen Job, der mich zumindest okay finanziert und mich nicht komplett auffrisst. Ja. Als hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich, als Webentwicklerin. Ja. Ja, und ich, Steff, als natürlich auch hauptberuflich Studentin und nebenberuflich anderen Kram machend. Bei mir war es dann so, dass ich steuere schon auf ein Jahr langsam, aber sicher zu. Also es ging irgendwie im Juni letzten Jahres, 2009, los, dass ich bei einer Einrichtung im Universitätskontext angefangen habe, so einen kleinen Job zu machen, der auch nur auf 3 Monate beschränkt war und dadurch, und auch nur über wenige Stunden lief und dadurch dann so den Fuß in die Tür bekommen habe und meine Kompetenzen erkannt wurden und nicht mal dort bleiben durfte. Das ist schrecklich, oder? Und also es ist halt irgendwie ein relativ schnöder studentischer Hilfskraftjob mit irgendwie Daten prüfen, pflegen, Dinge tun. Aber für die schlechte Bezahlung wiederum ist es ein ganz okayer Job. Okay, um das dann auch nochmal zu spezifizieren, ich arbeite ja in der Dateneingabe. Twitter lesende Leute könnten jetzt auch wissen, warum ich die ganze Zeit eigentlich immer nur Orte twitter. Weil ich nämlich so platt bin von der Arbeit, wo ich immer nur so Orte eingeben muss, dass sie auch nichts anderes mir schreiben kann. Ich würde übrigens auch, ich gebe ja immer Postleitzahlen ein den ganzen Tag. Also nein, 20 Stunden die Woche etwa. Und da wurde auch meine große Kompetenz dann erkannt. Dann, also offensichtlich bin ich sehr gut im Zahlen. Sind schön. Ich glaube, so Fähigkeiten erkennen wird dann wahrscheinlich schon nochmal etwas abstrakter gedacht oder erkannt von irgendwie, da kann jemand vielleicht schnell denken oder schnell irgendwie Sachen aufnehmen und umsetzen und es läuft relativ reibungslos und fehlerfrei oder so. Also ich glaube eher auf der Ebene, dass nicht irgendwie jemand gesagt, oh, Joko kann aber besonders schön Postleitzahlen eingeben. Ja, ne? Und besonders schnell. Genau, Tim. Sondern vielleicht hat das noch eher was mit den anderen Kompetenzen zu tun. Genau, andere Kompetenzen. Das wäre schon eher das Thema, was mich interessieren würde, tatsächlich an Lohnarbeit oder also an Firmeneingebundenheit als irgendwie queer angehauchte Person oder so. Was meinst du damit? Ja, ich finde, also was mich an dem Thema Arbeit halt interessiert hatte, schon ganz am Anfang, war so das Eingebundensein als queere Person in ein Umfeld, in dem die anderen Leute größtenteils nicht queer sind. Ja. So rein statistisch gesehen. Ja, und dann auch erfahrungsgemäß. Ja. Und erfahrungsgemäß, genau. Wir haben alle sehr unterschiedlich, wir kommen immer mit sehr unterschiedlichen Geschichten aus den Büros. Mhm. an diesem Tisch zusammen und erzählen uns wirklich absolut, zum Teil wirklich konträre Geschichten, die da so passieren. Sehr spannend. Leg los, hey. Also ich hatte, glaube ich, auch schon mal am Anfang des Podcasts, also so September 2008 rum, als wir so angefangen haben mit dem Podcast, auch schon mal so ein bisschen erzählt von der Arbeit, weil es auch damals so ganz neu war und so. Und ich habe am Anfang relativ viel mich damit so rumgeschlagen, weil ich ja auch wirklich tatsächlich sehr lange davor mich immer nur in so freiwilligen Zusammenhängen bewegt habe und mir das so sehr gut aussuchen konnte, mit wem ich rede und mit wem nicht oder so. Oder mit wem ich halt einfach mich umgebe. Und dann musste ich mich plötzlich mit so ganz vielen Sachen auseinandersetzen, weil ich halt einfach überhaupt nicht mehr gewöhnt war, auf Leute zu treffen, was weiß ich, für die Zweigeschlechtlichkeit eine Selbstverständlichkeit ist, so ganz, ganz platt gesagt oder so. Also so ganz, also ich so mit meinem ganzen über die Jahre angehäuften queeren Selbstverständnis bin dann halt einfach auf so die stinknormale, normative Welt irgendwie gestoßen. Und das hat mich am Anfang schon sehr beschäftigt. Mittlerweile beschäftigt es mich nicht mehr so doll. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es eigentlich von Anfang, am Anfang war das irgendwie so ein, eher so ein knallhart von mir durchgesetzte Grenze, also von mir so ganz doll gezogene Grenze zwischen Privat und Job, so, wo ich auch wirklich, wirklich absolut gar keine Lust hatte, viel irgendwie über mich als Person zu erzählen. Oder was ich so für Ideen habe und so. Mittlerweile ist das eher so eine Grenze, die ich zwar immer noch sehr doll aufrechterhalte, aber die sich nicht mehr so gewollt anfühlt oder nicht mehr irgendwie, also die ich jetzt nicht als so, wo ich so das Gefühl habe, dass es mir nicht so viel Kraft kostet, die aufrecht zu erhalten. Ich weiß halt einfach mittlerweile mehr oder es fällt mir irgendwie leichter an bestimmten Stellen dann einfach Sachen an mir abprallen zu lassen oder nicht auf mich zu beziehen oder halt, habe halt irgendeine Art von Umgang mit bestimmten Ismen zum Beispiel gefunden, die mir so begegnen. Und ich finde es nicht mehr so anstrengend. Was kannst du jetzt an dir abprallen lassen, was vielleicht früher zum Beispiel nicht so gewesen wäre? Ich glaube, am Anfang war ich so ein bisschen innerlich noch, also vielleicht so ein bisschen kämpferischer, nicht auf so einer missionarischen Ebene, also so das Gefühl habe, so ja, irgendwie ich muss jetzt irgendwie den Rest der Welt doch irgendwie, muss jetzt irgendwie teilhaben an meinen Ideen, das nicht. Sondern eher, ich musste, glaube ich, echt mit der Realität klarkommen. Also ich musste einfach viel mehr mit so bestimmten Realitäten klarkommen. So dass halt, alle um mich rum, alle über 100 Leute, mit denen ich so in einem Haus irgendwie in einer Firma zusammenarbeite, irgendwie so total klar irgendwie in so bestimmte Geschlechterstereotypen reinpassen zum Beispiel. Und das war ich überhaupt nicht mehr gewöhnt, so, ja. Da musste ich erst mal damit klarkommen. So. Oder dass es auch alles so komisch selbstverständlich war, irgendwie. Und das fand ich irgendwie alles völlig, das fand ich sehr anstrengend. Und mittlerweile finde ich das nicht mehr so anstrengend. Und mittlerweile kenne ich halt auch einfach die Leute besser und weiß halt auch einfach, mit wem ich wie reden kann oder so. Und ich habe wirklich das Glück, dass mein engster Kollege und ich uns auf eine sehr merkwürdige Art und Weise echt, glaube ich, ganz gut irgendwie aneinander gewöhnt haben und ganz gut miteinander klarkommen. Also er ist wirklich komplett anders, also ich komme aus einer komplett anderen Lebenswelt und hat auch wirklich zum Teil haarsträubende Vorstellungen von bestimmten Dingen, wo ich manchmal wirklich Angst bekomme und denke, du bist doch sonst echt ein vernünftiger Kerl, warum sagst du denn jetzt so komische Sachen, die sich aber meistens nicht auf Geschlecht beziehen, sondern auf zum Beispiel Nationalität. Oder zum Beispiel über Kinder haben wir auch sehr verschiedene Meinungen. Aber er hört mir zu und er hört sich das an, was ich zu sagen habe. Und ich weiß halt, dass ich mit ihm über bestimmte Sachen reden kann. Ich habe ihm zum Beispiel neulich mal Sex Wars erklärt. Ich habe ihm irgendwie beim Mittagessen irgendwie, habe ich neulich mal so lesbische Geschichte und Sex Wars irgendwie eben auseinandergesetzt. Und er fand das dann immer ganz spannend und so. Zum Beispiel. Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Ich glaube, das ist aber auch besonders, wenn Leute einem zuhören können. Oder dann halt auch mal annehmen, dass man ExpertInnen auf einem Gebiet ist, von dem sie einfach mal keine Ahnung haben. Oder? Ja, er widerspricht mir nicht so sehr wie andere Leute in der Firma, die mit mir nicht einer Meinung sind. Ja, aber das macht ganz viel an Gesprächskultur oder Qualität auch aus. So, was eben auch mal irgendwie jemanden seinen Wissensexpertenstatus auch mal sein lassen kann. Oder überhaupt mal eine andere Meinung so sein lassen kann. Und dass es irgendwie nicht überklatscht werden muss dann von der eigenen oder so. Genau, das klingt einigermaßen angenehm. Ja, ich glaube, was mir jetzt nochmal ein bisschen zu spezifizieren, also ich glaube, es ist einfach so, dass ich mittlerweile, dadurch, dass ich die Leute jetzt einfach schon länger kenne und die auch verdammt oft sehe und mich verdammt viel mit ihnen auseinandersetze, ist es halt nicht mehr so diese Wand von Normativität, der ich so gegenüberstehe, sondern da kristallisieren sich natürlich Persönlichkeiten heraus. Und damit kann man natürlich, oder ich auch dann viel besser umgehen. Ich finde es auch ganz spannend, dazu fällt mir ein, dass, also ich habe auf Arbeit auch jetzt nicht die Leute, die irgendwie nicht so total heteronormativ sind. Ne? Also die sind schon alle eher heteronormativ. Aber dafür gibt es dann, oder dafür entdecke ich dann so andere Punkte, an denen sie dann so total anders sind oder an denen sie so aus normativen Bildern ausbrechen. Und das finde ich dann ganz spannend, mir das mal anzugucken. Ich glaube, das würde ich zum Beispiel eher in so einem Freundeskreis, also da wäre ich, glaube ich, strenger zum Beispiel. Da würde ich weniger durchgehen lassen. Oder bis Leute dann meine Freunde sein können, habe ich mehr Ansprüche an die. Und dadurch, dass ich auf Arbeit zum Beispiel diese Ansprüche so ein bisschen runterschraube, weil ich mir die Leute einfach nicht aussuche, mit denen ich da bin, entdecke ich dann aber wiederum andere Punkte, die vielleicht in meinem Freundeskreis gar nicht so vorkommen würden oder sowas. Und Marleen, welche Grenze ist für dich die Grenze zwischen privat und nicht privat oder firmentauglich? Also neulich ist mir, also das Private ist ja politisch, ne? Also ich würde da sagen irgendwie, dass meine politische Meinung zum Beispiel etwas ist, was ich weitestgehend nicht mit meinen KollegInnen teile. Warum nicht? Weil es einfach anstrengend ist und ich möchte einfach beim Mittagessen irgendwie bestimmte Themen einfach nicht diskutieren. So. Also es gab irgendwie jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit so eine Situation, wo Leute schaffen es ja immer wieder irgendwie so diese ganzen Geschlechtergrenzen irgendwie immer wieder in jeder erdenklichen Situation auf den Tisch zu bringen. Und das war halt auch so eine Situation, wo halt einfach dann irgendwie erklärt wurde, dass Jungs ja so sind und Mädchen so. Ach so, Kinder sind halt auch mal ein großes Thema irgendwie. Die haben auch relativ viele Leute Kinder da und jetzt habe ich ja auch eins, kann ja mitreden. Ja, ist auch sehr lustig, es wird auch wirklich, ich kann da wirklich mitreden, das ist wirklich sehr interessant. Und da gab es halt einfach so eine Situation, wo dann auch noch gerade irgendwie dann mein Chef irgendwie, der aber so dermaßen irgendwie über den Mund gefahren ist und dann auch wirklich richtig aggressiv geworden ist mir gegenüber, nur weil ich es gewagt habe zu sagen, dass ich es für Blödsinn halte, dass Mädchen grundsätzlich sprachbegabter sind. Wo ich dann einfach irgendwie dachte, was soll ich denn jetzt beim Mittagessen mit irgendwie allen Kollegen drumherum irgendwie jetzt hier mit ihm irgendwie eine Diskussion anfangen und schon gar nicht, wenn ich da irgendwie so angepfiffen werde, obwohl das jemand ist, mit dem ich eigentlich ganz gut klarkomme, muss ich dazu sagen. Ist das nicht jemand, den ich gefressen habe oder so. Und da habe ich dann wieder gedacht, ich glaube, ich bin wirklich eigentlich nicht die Person, in den ich halt lieber meine Klappe-Modus fällt, aber da dachte ich echt so, sorry, auf der Ebene unterhalte ich mich einfach nicht darüber. Ich lasse es einfach sein. Ja. Ich werde das einfach vermeiden, weil ich da einfach keine Lust habe. Es ist meine Mittagspause. Ich möchte da jetzt nicht, möchte mir die nicht versauen lassen. So. Also es ist schon, ich fange dann schon in so einen zum Teil Weg des geringeren Widerstands gehen Modus auf Arbeit. Aber, um mal noch mal ein bisschen mehr das Wort an mich zu reißen, was zum Beispiel sehr lustig ist, ist irgendwie, dass ich wunderbar Sozialstudien auch durchführen lassen, irgendwie in so einem Arbeitskontext. Eine meiner Lieblings, andauernden, schon relativ lang andauernden Feldforschungsversuche ist bei Meetings, also es gibt so regelmäßige Meetings, die immer sehr kurz sind, bei diesen Meetings zu gucken, wer guckt wen an. Also wenn das ist so eine Runde, da sprechen alle und dann so, wer guckt wen an, wer erzählt was und wo wird sozusagen, also eigentlich ist es so, eine Person spricht und alle hören ihr zu, aber wen spricht diese Person an? Also wo guckt sie wirklich hin, wenn sie irgendwas redet? Wo gucken die anderen hin? Und so. Das ist sehr, also das schon advanced, würde ich sagen. Ja, das, ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie zum Teil halt einfach auch, ich meine, ich bin da durchaus langweilig. Also ich meine, ich kann da ja durchaus auch noch zuhören, was da erzählt wird, so, also fachlich jetzt, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so komplett abschalte und dann nur noch Feldforschung mache. Aber es ist halt, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also solche Sachen finde ich dann ganz spannend, wenn ich dann da einfach so mal gucken kann irgendwie. Und dann muss ich aber dann auch immer aufpassen, dass ich da nicht irgendwann total frustriert bin und dann, sondern dann auch wirklich mich dann wieder abgrenze und denke mir, okay, jetzt mach dich mal nicht so. Und was sind dann so beispielsweise Beobachtungen? Naja, zum Beispiel, dass halt einfach die dass eigentlich immer alle zu den Männern sprechen. Also dass sozusagen egal wer spricht, es werden halt nie sozusagen, also es ist dann halt wie so ein, es ist nicht wirklich ein Bericht oder sowas, den man da abgibt, aber halt so ein Ding, was mache ich gerade und was habe ich jetzt vor und so. Und es wird halt immer zu den Männern gesprochen. Und nie zu den Frauen, wenn halt, also irgendjemanden guckt man ja an. Die wenigsten gucken wirklich in die Runde, sondern irgendjemand guckt man an. Und das ist halt nicht unbedingt hierarchisch, jetzt von der also es liegt nicht daran, dass die Männer alle die Chefs sind. Nee, gar nicht. Das ist auch dann so eine Runde, wo die Leute sozusagen eigentlich alle quasi auf der gleichen Ebene sind. Und dann ist es halt schon spannend. Okay, wo guckt man jetzt eigentlich hin und wer wird angeguckt? Und sind das jetzt wirklich immer so die Lauteren? Oder sind es die dann eher so, auch eher Wortführer sind? Oder sind es dann auch einfach? Und das sind also dann, nee, es ist tatsächlich so, dass dann eher, also meine bisherigen Studien haben ergeben, dass es tatsächlich eher die Männer sind, die dann, also immer ausschließlich die Männer sind, die angesprochen werden. Und redest du auch und versuchst du das dann zu brechen? Oder? Manchmal, ja. Oder erwischst du dich auch bei Männern ansprechen? Ja, also ich, beides. Also ich habe, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, das ist dann, also das finde ich natürlich dann auch interessant, wie ich dann eigentlich in solchen Situationen irgendwie reagiere und was ich so sage. Blöderweise bin ich dann natürlich mit Reden beschäftigt. Dann kann ich sozusagen auch noch gleichzeitig irgendwie analysieren, was ich jetzt gerade tue. So, mach's dann immer erst hinterher so und dann merke ich halt schon so, ach guck mal, wen hast du denn jetzt angeguckt? Wem hast du denn jetzt irgendwie Bericht erstattet quasi so? Und das ist schon sehr interessant. Das ist dann, also ich kann mich da jetzt auch nicht komplett frei machen irgendwie von, ich mache jetzt mal hier bewusst was anders oder so. Ja, spannend. Das ist dann so die nächste Stufe. Entschuldigung, ich gähne ein bisschen. Nee, es ist okay. Ich habe dich einfach nur freundlich angeguckt, weil wir gerade so im Gespräch sind. Soll ich mal ein Fenster aufmachen? Nee, ich glaube. Genau. Ich gehe ein bisschen hin und ein bisschen bei. Wir haben heute einen Ausflug gemacht und sind echt lange in so einem Kindermuseum rumgelatscht. Das war total super, aber jetzt bin ich ein bisschen müde. Wir mussten ganz viel. Dem Kind war so ein bisschen langweilig, aber wir haben ganz viel gespielt. Stimmt. Ja, Sozialstudien. Ich glaube, also so, was so Sozialstudien angeht, habe ich auf Arbeit auf jeden Fall nochmal so eine neue Spezies für mich persönlich dann irgendwie kennengelernt. Eine besondere Form des Schnackermackers. Oder Macker-Schnackers. Der Schnackermacker. Also ich kannte irgendwie im Uni-Kontext schon diverse Typen dieser Art. Aber ich glaube, bisher auf dieser noch selten mit solcher Dummheit getränkt. Oder unintelligent oder überhaupt nicht subtil. Also vielleicht so dieses noch nicht mal subtil. Also Steff hat es bei uns gerade so ein bisschen erwischt. Irgendwie. Wir erzählen uns dann immer von unserer Lohnarbeit und dann erzählen Marlene und ich jetzt immer mehr so die lustigen oder halb schlechten Sachen und Steff kommt dann immer mit so... Also man muss ja dazu sagen, ich vertreibe mir da im Prinzip ja noch am wenigsten Zeit von uns dreien. Also so 10 Stunden die Woche. Trotzdem hast du es ja nun nicht verdient, deswegen. Nee, deswegen habe ich es trotzdem nicht verdient. Es dreht sich auch, also hauptsächlich, das reicht eigentlich auch so 3 Personen. Ist ja schon genug. Muss ich das bildlich so vorstellen, ich sitze in einem Raum, der halb Teeküche, Tee-Kaffee-Küche für die Festangestellten, halb studentische Arbeitskräfte, Arbeitsraum ist. Ich glaube, allein das finde ich schon allein cool. Allein das ist schon schön. So. Allein schon in der Küche arbeiten. Mehr Informationen braucht man nicht, was die Wertschätzung angeht. Ich freue mich auch schon sehr auf den Sommer, dass man mal so ein bisschen mehr lüften kann. So, weil dieser Kaffeeduft sehr bestechend ist. Und die Situation ist eigentlich, dass ich meine Chefin an sich eigentlich sehr sympathisch finde und bei ihr halt auch so eigentlich den Verdacht habe, dass sie so ein bisschen zu den Personen gehört, selbst wenn sie nicht mit irgendwie queer persönlich irgendwie in Berührung gekommen ist, sie zumindest so einen Anschein von Awareness, also irgendwie so eine Art von Sensibilität irgendwie aufgewiesen hat, halt so an Kleinigkeiten von irgendwelchen Endungen. Also dass dann halt irgendwo mal hörbar mehr ein Innen irgendwo hinten dran gehängt wird bei Personenbezeichnungen. Als auch sowas wie, keine Ahnung, zum Beispiel fand ich einen sehr, also so was so mit meinem Namen zum Beispiel irgendwie umgegangen ist. Hm. Also dass halt irgendwie, dass ich nur einmal gesagt habe, dass ich Steff heiße und dass das damit dann auch irgendwie durch war. Obwohl sie natürlich irgendwie, gerade weil auch so aufgrund von irgendwelchen offiziellen Mails und Verträgen und sonst irgendwas, sie auch meinen vollständigen Namen kennt. Und dass das halt irgendwie so, also es ist halt einfach so ein Stimmungsding. Und ich finde, man merkt dann einfach so ein Stimmungsding. Jetzt ist aber die Sache so, dass ich halt einfach quasi überhaupt nicht mit ihr arbeite. Und damit sozusagen der positive soziale Faktor um 100% weggefallen ist. Da um 300% ins Negative verkehrt wurde. Und ich jetzt eben in einem mehr oder weniger Büro sitze, oder zumindest halt eben einen Raum, in dem 8 Computerarbeitsplätze sind, die halt ansonsten mittlerweile eigentlich fast nur von Typen noch außer mir dann besetzt sind. Also es gibt halt so alle studentischen Hilfskräfte dieser Einrichtung, glaube ich, arbeiten dort, also sofern es halt ihre Tätigkeit irgendwie zulässt, oder viele davon zumindest. Nein, wahrscheinlich nicht alle, aber viele. Und von irgendwie, was da irgendwie an Frauen oder weiblichen Leuten irgendwie umher, vielleicht ist das extrem wenig. Also ich sehe ab und zu mal welche, die sind dann aber auch nur ganz kurz da, die dort arbeiten. Oder ich habe dann auch mitbekommen, dass eine, die da zumindest länger gearbeitet hat, dann jetzt auch gerade aufgehört hat. So, und somit bin ich halt die einzige als Frau markierte Person, die dann sonst da sitzt. Und ansonsten ist da irgendwie so Macker-Kaffee-Kränzchen vom Feinsten. So die ersten Arbeitstage waren dann eben schon, haben schon gereicht, um irgendwie diese Beobachtung zu machen, dass erstmal, dass so Fußball so eine ganz wichtige Kommunikationsebene ist, dass ich erstmal über irgendwie das letzte HSV-Spiel oder sonst was, HSV St. Pauli, ist egal, irgendwie ausgetauscht werden muss. Dann habe ich auch irgendwann gerafft, es gibt noch so ein Internetfußball-Ding, worüber sie auch kommunizieren. Also du hast halt irgendwie dein Team und stellst sie irgendwie zusammen und du hast auch Spiele, irgendwie nach Liga-Prinzip und sowas, und auch darüber wird kommuniziert. Und das habe ich erstmal eine Weile gebraucht, um das so ein bisschen auseinander zu dividieren. Die spielen also nicht Fußball. Im Internet. Die spielen im Internet Fußball. Ja. Wie, die spielen im Internet Fußball? Also managermäßig, halt so wahrscheinlich so ein Manager. Ja, so. Okay. Ja, wie heißt das denn nochmal? Wie heißt das? So, Fußballmanager. Egal, fällt mir vielleicht noch ein. Simulation. Ich glaube, sowas wird auch irgendwie Simulation genannt oder so. Von solchen Geschichten, wenn du irgendwie so tust, als ob du Manager wärst und irgendwie dir selbst ein Spiel zusammenstellst und das so durch Liga und es gibt irgendwelche Verletzungen und Krankheiten, deswegen die Spiele ausfallen und ähnliche Sachen. Achso, und das wird dann sozusagen, es hat aber nichts mit dem realen Ligensystem zu tun und so. Ich weiß nicht, ob das sozusagen wertemäßig noch damit verknüpft ist. Ich bin außerhalb von diesem Kontext. Ich möchte mal ganz kurz sagen, wir unterhalten uns gerade über Fußball. Ja, Entschuldigung. Schreib das mal kurz an. Und zwar über Internetfußball. Das hat was mit Internet zu tun. Naja. Und bei mir ist, also was halt so irgendwie, also es werden halt von drei Typen, denen ich häufiger begegne, eben so ständig irgendwelche Wahrheiten rausposaunt, wie sie jetzt, also sie unterhalten sich ständig irgendwie über Fußball oder die Lage der Welt im Allgemeinen und der Nation im Speziellen. Und es ist einfach durchweg einfach anstrengend, dem zuzuhören. Oder es gibt selten Momente, wo mal sowas wie Differenz irgendwie ausgehalten wird. Oder dann mal zu hören, dass irgendwie man jetzt den Islam vielleicht nicht so einseitig nur verstehen könnte. Oder so, also so, keine Ahnung. Es gibt dann immer nur so kleine Hoffnungslichter. Und der Rest ist halt auch eher ein Aushalten oder halt nicht aushalten, sondern halt, was du auch schon meintest, Marlene, das ist halt irgendwie so ein so, das ist eine Ebene, auf der sich unterhalten wird. Da kann ich nicht einsteigen. Das ist keine Ebene, auf der ich gesprächs- und diskussionsmäßig einsteigen kann, außer haltet's Maul. Also, selbst das wäre dann irgendwie nochmal eine andere Ebene. Also so dieses, es geht, also so, ich kann unmöglich mit denen darüber diskutieren. Also, weil da, also so, ich habe schon versucht, Diskussionen irgendwie, oder ich habe zumindest schon, ich habe mich an manchen Stellen schon mal eingeschaltet. Und es funktioniert aber einfach nicht, weil sie natürlich ja immer noch ihre Wahrheit haben und das dann immer wunderbar schaffen, dass die halt nicht angegriffen wird durch mich. Und es ist dann schon eher von, okay, ich höre Musik, ich kann zum Glück Musik hören auf Arbeit, irgendwie MP3-Player oder im Internet. Das macht schon mal ganz viel aus. Und denke mir auch so, das ist meine Arbeitszeit, je mehr ich mich auf deren Gespräche irgendwie einlasse, was an sich schon nervt, irgendwie das ganze Gelaber, während ich mich irgendwie konzentriere, mich dann noch weiter darauf einzulassen und dann tatsächlich irgendwie gar nichts mehr zu arbeiten und also auch gar nichts mehr gebacken zu bekommen, weil ich mich dann mit denen unterhalten muss oder diskutieren muss oder sowas. Und das ist mir dann auch so, nee, ich bin hier, um zu arbeiten und nicht, um irgendwie mit doofen Typen irgendwie rumzudiskutieren. Dafür ist mir selbst meine Arbeitszeit zu schade. Okay. So, da arbeite ich lieber. Das ist dann auch interessanter. Geplant, hey. Wahrscheinlich. Naja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ich eben auch zuvor, klar, jetzt habe ich auch irgendwelche Jobs gemacht, aber nie einen, der bisher so lange angehalten hat und der jetzt auch noch weitergeht. Sondern halt, wenn dann irgendwie immer kürzere Sachen und eben auch immer in eh schon freiwillig gewählten Zusammenhängen. Also irgendwie in Zusammenhängen, in denen ich eh schon aktiv war und es dann irgendwas Konkretes gibt, irgendeine Veranstaltung oder was weiß ich, eben dann in einem Teilautonom-Referat im AStA halt dann irgendwie so eine Aufwandsentschädigung für die Arbeit. Halt so, also irgendwie auf Sachen, Kontexte, in denen ich eh schon freiwillig bin oder teilweise sogar Sachen, die ich eh freiwillig gemacht hätte, auch ohne den Geldaspekt. Und das war halt dann aber auch immer sehr zeitlich begrenzt. Also wenn es halt dann mal für eine Veranstaltung oder für das Erstellen eines kommentierten Vorlesungsverzeichnisses von Gender Studies Nebenfach es dann ein bisschen Geld gab, dann war es halt so eine kurze, einmalige Aktion. Und halt dann konnte ich mir halt auch suchen, mit welchen Leuten ich arbeite oder habe dann eher alleine gearbeitet oder sonst irgendwas. Also so, es war halt dann einfach musste keine große Auseinandersetzung irgendwie stattfinden mit dem Arbeitskontext, in dem ich mich befinde. Oder das hat dann auf anderen Ebenen stattgefunden. So. Deswegen hat das jetzt echt schon eine andere Qualität und wirft dann eben Fragen auf von wie gehe ich damit um? Mache ich das? Entscheide ich das spontan? Nach Tagesstimmung, wenn mich was nervt? Dann doch darauf anzugehen oder zu merken, welche Themen mich dann doch kriegen. Sowas. Das ist schon echt spannend. Aber es führt im Grunde zu nichts, dazu irgendwas zu sagen. Also oder ich habe schon. Habe ich noch nicht die richtige Ebene gefunden. Also ich glaube, wenn ich wirklich dafür sorgen möchte, dass die Typen mal den Mund halten, dann muss ich denen das genauso sagen. Haltet mal das Maul. Bitte. Macht es irgendwie in eurer Pause, geht zusammen Mensen und dann redet über euren Scheiß, der euch bewegt und ansonsten irgendwie. Es ist ja auch so schwierig so. Es ist natürlich immer so ein, so, hey, wir sind in total lockeren Arbeitszusammenhängen, irgendwie, wir werden überhaupt nicht kontrolliert. Mhm. Und es ist natürlich auch nett, irgendwie sich mal unterhalten zu wollen. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, mich mit denen zu unterhalten, aber so klar, es ist natürlich nett, die Möglichkeit zu haben, sich mal irgendwie auszutauschen oder auch mal irgendeinen Scheiß zu machen und halt mal irgendwie kurz im Internet irgendein YouTube-Video anzugucken oder so. Oder sich zu zeigen und das irgendwie lustig zu finden. So klar kann man es mal machen, aber es ist halt dann so die Summe von Dingen. Und wenn die sich dann ewig über Themen unterhalten und die irgendwie ausbreiten, wo man innerlich irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie da gerade ein Thema behandelt wird. Dann also so diese Kunst, so einen Punkt zu finden, zu sagen, so jetzt reicht's oder so irgendwie so. Bis dahin ist es irgendwie noch nettes Sozialgeplänkel, aber dann ist, wo kommt dann der Punkt irgendwie so, jetzt reicht's, und dann auch zu wissen, dann bin ich, dann ist halt meine Position auch total klar. Ja. So, ich bin mittlerweile eh schon die komische Feministin, Gender, irgendwas, plus Aussehen, Lesbe, keine Ahnung, irgendwie. Also so, ich habe mich ja schon durch das, was ich sage, irgendwie verortet. Ja, du siehst einfach total gut aus. Genau, ich bin natürlich die gut aussehende Kollegin. Die Frau. Das ist das einzige Lustige, dass ich da in diesem Kontext irgendwie zum ersten Mal seit langem so als unter ihr Frauen angesprochen werde. Ja, total lustig. Also da auf einmal so ein ihr Frauen vorgesetzt bekommen. Weil wir ich allein. Huch. Uiuiui. Kann ich damit umgehen? Ja, also das ist irgendwie gerade so das momentan anstehende Projekt, irgendwie mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eigentlich so die Punkte sind, zu sagen, jetzt reicht's. Und dann eben auch nicht in so eine Rechtfertigungsfalle zu tappen, sondern einfach zu sagen, jetzt reicht's. Und ich möchte arbeiten, deswegen werde ich auch nicht erklären oder irgendwas ausbreiten, weswegen ich das jetzt doof finde, sondern irgendwie zu sagen so, ich möchte hier in Ruhe arbeiten. Und ich möchte nicht euren Dreck hören. Das hast du zu denen schon mal gesagt? Nein. Das weißt du aber. Achso, da hätte der Seite das immer mal zwischendurch zutrauen, würde ich dir das. Es wird auch, wenn es so weitergeht, dann wird es kommen. So, und das wird nur ein dann auch in der passenden Stimmung sein. Ding und so. Naja, das ist so das, was irgendwie mich erwerbsarbeitsmäßig gerade umtreibt. Bei dir, Joke? Bei mir. Ich habe es ja jetzt eigentlich auch mal ganz gut getroffen. Insofern. Ja. Du bist aber auch durch viele Täler der Tränen gegangen, was du gerade sagen. Genau, durch Ozeane der Tränen bin ich jetzt an Land gerobbt und jetzt funktioniert es plötzlich ganz gut. Genau. Also ich habe es mit meinen KollegInnen überhaupt gar nicht schlimm getroffen, sondern eher sehr nett. Die sind alle sehr nett und wir diskutieren über sowas wie Gleichberechtigung und Sexismus und so und zeigen uns gegenseitig Tierbaby. Insofern ist es eigentlich so ganz nett. Ich habe denen noch gar nicht diesen kleinen Film von dem Baby Otter gezeigt, der gekrault wird. Ich glaube, der könnte ziemlich gut ankommen. Den müssen wir verlinken. Ich habe meinem Kollegen auch jetzt Otterfotos gezeigt und habe ihn total erwischt. Weil der so niedlich ist. Weil die einfach... Der ist einfach so niedlich. Ja, ich habe ihn so erwischt, dass er nur noch lachen konnte. Okay. Weil es einfach so niedlich ist. Ich glaube, sowas würde ich zum Beispiel mit meinen Kollegen einfach gar nicht teilen wollen. Weiß ich irgendwas nie. Also so, das ist eine Ebene, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Ja, ich glaube, das ist, da reitet es mich aber auch gerade so ein bisschen, weil ich glaube, das ist aber noch was eher Privates dann, weil ich gerade irgendwie horrenden Spaß daran habe, so eine Art Hello Kitty-Männlichkeit auszuüben im Büro. Ich finde es total. Ich bin jetzt halt immer derjenige, der die Tierbabys rumzeigt oder so, keine Ahnung. Finde ich super. Ja, du inszenierst dich als Hello Kitty-Männlichkeit. Nee, Hello Kitty jetzt nicht. Aber. Ja, aber Niedlichkeitsmännlichkeit. Quietschmännlichkeit. Ja. Also das, ja, okay, da hängt, glaube ich, noch ziemlich viel dran an dem, aber darüber können wir ja später noch reden. Wir sind uns auf jeden Fall relativ einig, dass du in einem äußersten Plüschi. Genau, das ist auch, das wird auch, also ich bin in einer etwas größeren Firma, die halt so mit Datenbanken arbeitet. Und es gibt mehrere Abteilungen und ich bin laut anderer Abteilungen auch in der gelandet, in der Abteilung, die halt von den anderen auch immer so ein bisschen belächelt wird als die ultra weiche Abteilung oder so. Und ich glaube, das erste Mal so richtig vom Hocker gefallen bin ich, als es tatsächlich so ein, als wir so einen runden Tisch gemacht haben und uns über unsere Befindlichkeiten ausgetauscht haben, ob es für alle eigentlich gerade okay ist, so zu arbeiten oder nicht. Also das war ich halt nicht gewöhnt vorher. Aber ich finde es ganz schön. Also ich finde es wirklich viel besser, wenn irgendwie, also es ist tatsächlich, also neben diesem ganzen lustigen Befindlichkeitskram, den ich aber tatsächlich auf einer anderen Ebene einfach total gut finde, weil er da, wo es nicht mehr lustig und haha Befindlichkeitsschnickschnack ist, ist es halt auch eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu kritisieren oder auszutauschen, was gerade gut geht oder was nicht so gut geht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Klischee. Befindlichkeitsrunde. Genau, aber ich wollte ja das sagen und dann noch irgendwas anderes. Naja, egal. Dass dir das da aufgefallen ist bei dieser Runde. Hm. Ja, Punkt. Also, plüschig. Und die Männlichkeiten ja auch. Also genau, also es ist auch relativ gleich zusammengesetzt jetzt eigentlich aus Männern und Frauen. Ja. Und die tun sich aber alle irgendwie nichts. Also im Plüschigkeitsfaktor. Im Gegenteil. Der eine Mitarbeiter hat mir gerade Fotos von seinem Baby gezeigt. Der hat nämlich ein echtes Baby, nicht nur Tierbaby. Sind Tierbabys keine richtigen Babys? Doch, aber keine Menschenbabys. Keine Menschenbabys. Speziesismus. Speziesismus da. Jetzt finde ich so ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie echt meinen Gedanken vergessen habe. Was mir sonst eigentlich nie passiert. Juka ist ja immer, wir kennen Juka ja als sehr sortierten, immer wachen, gut strukturierten, aufgeräumten Menschen. Genau. Das kommt bestimmt noch. Nee, genau, ich glaube, jetzt kommt es auch tatsächlich gerade wieder. Ich glaube, das ist tatsächlich aber auch eher ein Seltenheitsfall, was ich da im Arbeitskontext erwischt habe, weil es tatsächlich einfach auch, weil die Leute einfach durchweg auch relativ intelligent sind, und zwar auf mehreren Ebenen intelligent, also sozial kompetent und irgendwie umsichtig und hinterfragen sich selbst und so. Und es wird halt in diesem Arbeitskontext gibt es so ein Feld gegenseitiger, ja, Kontrolle ist zu viel, aber es wird halt darauf geachtet, dass alle Leute so ein bestimmtes Regelwerk einhalten von Sexismus geht nicht, Rassismus geht nicht. Irgendwie solche Sachen, wo halt auch dann, wenn irgendwer mal über die Stränge schlägt, halt auch von allen Seiten irgendwie so kommt, so, hallo, geht so nicht. Und es ist, ich glaube, es liegt halt auch unter anderem daran, dass es ist schon auch ein etwas diverser Arbeitszusammenhang, würde ich sagen. Also, wir sind jetzt nicht alle urdeutsch oder so und halt, ich bin halt auch dabei zum Beispiel, oder wir kommen aus sehr unterschiedlichen Szenen oder sowas, ne? Und ich glaube, das macht relativ viel aus. Also auch so, dass die Leute damit relativ differenziert umgehen, zum Beispiel. Dass alle, die da arbeiten, irgendwie unterschiedlich sind. Ansonsten so direkt, was ich halt bei der Arbeit, was jetzt so direkt nochmal mit Queer zusammenhängt, habe ich sie auch neulich dafür gelobt, bei dieser Befindlichkeitsrunde, dass ich finde, dass sie sehr gut mit Trans umgehen, weil sie sehr professionell damit umgehen, was ich halt vorher auch nicht so hatte. Mhm. Weil ich mich, also ich hatte mich bei dem Job beworben als Trans, also es stand in meinem Lebenslauf und es hat funktioniert. Es war so ein Versuch irgendwie, sich so zu bewerben und es hat irgendwie funktioniert. Und ich war da halt hingegangen zu dem Vorstellungsgespräch mit so, schon so, jetzt gehe ich da hin und ich weiß nicht, was sie dazu sagen und so. Und es wurde eigentlich dann nichts dazu gesagt. Also ich wurde einfach als Joke eingestellt und mit meinen sehr unterschiedlichen, damals ja dann noch anderer Passeintrag. Ach ja, hurra, ich habe einen neuen Passeintrag. Sowas ist da auch passiert zwischen dem letzten Podcast und jetzt. Also weder irgendwie großartig irgendwie ausfragen oder irgendwie das so merkwürdig hintenrum oder sowas. Also es ist einfach irgendwie, es wurde einfach so genommen und benutzt und das war's. Und das fand ich sehr kompetent eigentlich. Also war mir halt auch vorher noch nicht so passiert. Was ich aber bei deiner Geschichte immer besonders bemerkenswert finde oder was mich so bestätigt ist, der Job an sich ist ja nun wirklich sehr, sehr langweilig. Und sehr langweilig. Öde echt, und er ist echt langweilig. Langweilig und öde und doof und so. Und trotzdem, obwohl das wirklich nicht anspruchsvoll ist, kommst du immer relativ fröhlich wieder. Und klar ist man mal kaputt und so und ist ja irgendwie vielleicht anstrengend und so. Aber kenne ich halt schon ein paar Jahre, ne? Und ich habe halt schon, das ist das erste Mal, dass ich halt so das Gefühl habe, so, dass du da einfach so ganz, ganz zufrieden irgendwie bist mit dieser Situation, obwohl der Job wirklich total öde und langweilig ist. Und ich finde es schon sehr spannend oder sehr bestätigend, wie viel es einfach ausmacht, wenn einfach so bestimmte Sachen einfach stimmen. Und wie wenig dann auch vielleicht es eine Rolle spielt, wie anspruchsvoll oder anspruchslos so ein Job ist. Ne? Ja. Wobei natürlich man, ja, ich dann schon dazu sagen muss, okay, es sind irgendwie, es ist eine Teilzeitstelle, du hast noch genügend Raum für andere Sachen. Also wenn du das jetzt irgendwie 40 Stunden machen würdest, dann wäre es wahrscheinlich schon echt blöd, weil dann einfach natürlich die Kraft, die dann da reinfließt, dann eben dann zusätzlich reinfließen würde, dann nicht mehr für andere Sachen da wäre und so. Und es wäre natürlich dann schon noch was anderes. Aber so für diese momentane Situation finde ich das halt schon eigentlich ganz interessant, wie viel, oder schön eigentlich auch, dass es eben auch geht. Ne? Also dass man halt auch letztendlich irgendwie, er ist jetzt auch, wie viel, ich finde, schon auch relativ gut bezahlt. Es ist halt ein Scheißjob, der relativ gut bezahlt ist, was ja auch jetzt nicht so oft der Fall ist, weil sind die Scheißjobs ja auch scheiße bezahlt. Das wird wahrscheinlich auch was ausmachen, denke ich irgendwie. Aber dass halt so diese Stimmung halt einfach dann so positiv ist, dass du da irgendwie relativ positiv auch. Also, oder sagen wir mal anders, so bei den anderen Jobs, die du so hattest, war das ja schon dann auch so, dass so dieser ganze Umgang zum Beispiel mit Trans oder sowas dann einfach so anstrengend gewesen ist und so blöd und das ganze Umfeld einfach so doof war, dass dann einfach auch der Job einfach insgesamt dann einfach so zermürbend und anstrengend und blöd und an die Substanz gegangen ist, dass es eigentlich nicht lebbar war. Sonst würdest du es ja auch jetzt noch machen wahrscheinlich. Also das ist einfach so, wie viel das ausmacht, das finde ich schon echt krass so. Ja, das ist auf so einer Ebene von Umgang mit Scheißjobs, ne? Das fand ich ja von Anfang an bei dem Job halt einfach total gut, wie die damit umgegangen sind. Also es ist halt, also von der Arbeit her ist es wirklich richtig langweilig. Es ist so langweilig, dass ich halt zwischendurch nahezu einschlafe, weil es einfach so stupide ist. Also ich muss mal sehr viel Kaffee trinken, damit ich durch den Tag komme. Ich kriege 10 Euro die Stunde, was ich für so einen stupiden Studijob ziemlich viel finde. Oder jetzt nicht ziemlich viel, aber es ist einfach gut bezahlt. Ich habe vorher nicht so viel gekriegt. Und ich kann krank sein und ich kriege bezahlten Urlaub. Und das sind schon mal Aspekte, die ich auch vorher so nicht hatte. Also meine Jobsituation ist dafür, dass ich tendenziell in strukturell schlechten Jobs arbeite, ist die ziemlich gut für diesen Aspekt. Und mir wurde halt die Arbeit irgendwie verkauft unter so einem Anspruch von, wir wissen, dass es ein Scheißjob ist und wir wollen deshalb wenigstens, dass das Geld okay ist und dass das Umfeld nett ist. Und das fand ich dann am Anfang einfach total sympathisch, dass die dann nicht so, ich hatte mich auch vorgestellt bei so einer anderen Statistikfirma irgendwie, die mir irgendwie auch so eine richtig beschissene Kacke, also den Superjob irgendwie verkaufen wollten, ne? Und das fand ich dann im Gegensatz dazu einfach total sympathisch ehrlich, dass sie gesagt haben, okay, sorry, 40 Stunden würde man einfach gar nicht schaffen, diesen Job zu machen, weil er einfach so scheiße ist. Also bezahlen wir ihn wenigstens ordentlich. Also das fand ich irgendwie, ich glaube, so wie die damit umgehen, ist es halt einfach okay, weil es irgendwie so dieses, ja, ich muss so tun, als würde es einfach total super sein und dann muss ich irgendwie dankbar sein und, sondern es wissen alle, dass ich da irgendwie beinahe umkippe an meinem Rechner, wenn ich dann diesen Scheiß mache. Und es ist irgendwie okay. Ich glaube, das macht sehr viel aus. Mhm. Und ich glaube, dieser, also ich glaube, auch wenn das alles so plüschig ist und so, ist es trotzdem ein professionellerer Umgang miteinander, als ich es bisher hatte. Auch in Umfeldern, wo es halt nicht so nett miteinander war, sondern irgendwie haben, glaube ich, die Leute so relativ gut raus, wo dann die feinen Linien sind, an denen man anhalten sollte oder so. Oder an denen man gucken sollte, dass die anderen da weitererzählen, wo sie weitererzählen wollen. Und dass man nicht irgendwie über so Grenzen rübergeht. Hm. Tja, so Outing ist ja auch so eine sehr spannende Sache. Also sowas wie eben irgendwas von sich preisgeben. Hm. Freiwillig. Mehr oder weniger freiwillig. Weil es halt irgendwie so, also für mich halt gefühlt irgendwie dieses so wenig wie möglich, zumindest halt an diese Kollegen. Weil es einfach, also noch nicht mal, weil ich dann Angst habe, irgendwie angreifbar zu sein oder sowas, überhaupt nicht. So, dafür sind sie dann irgendwie doch zu intelligent. Das ist irgendwie, also es ist nicht so platt, wie es vielleicht klingt, sondern die machen es halt irgendwie so komisch. Und also, dass man sie einfach auch extrem schwer kriegt, dass es manchmal so überzogen ist, wie etwas dargestellt wird, dass man das genauso gut ironisch sein könnte oder irgendwie eine Form von Humor, Ironie, als auch ernst. Keine Ahnung. Mhm. Zum Beispiel, ich finde Hitler. Die haben es auch immer sehr mit Hitler irgendwie. Mhm. Irgendwelche Hitler-Witze oder irgendwas, was gerade von der, irgendein Titelbild von der Titanic, von der Zeitschrift, von einem Magazin oder so. Und damit irgendwie zu arbeiten, dass man halt einfach auch nie genau weiß, oder sie sozusagen in der Art und Weise, wie sie es ausdrücken, immer offen ist. Hm. So, und dadurch, dass es ein bisschen schwer zu, also mehr so schwer zu kriegen ist. Also so irgendwie eine Ebene des unangreifbar, zumindest zu glauben, man sei unangreifbar, versuchen sie schon irgendwie so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Aber ich schweife ab. aber es ist auf jeden Fall klar, dass ich einfach auch überhaupt kein Interesse habe, mich jetzt irgendwie persönlich ihnen mitzuteilen. Mhm. Also da irgendeine Form von persönlichem Austausch irgendwie von, dass sie jetzt irgendwie eine Idee davon haben, wie mein Leben aussieht, zu bekommen. Aber klar gibt es Ebenen, auf denen ich durchaus dann irgendwelche Informationen preisgebe, aber halt nicht direkt. Zum Beispiel, wenn ich mit einem That's Gay Pulli rumlaufe. Ich glaube, dass die Strategien, die du da so erzählst, das sind genau die Strategien, die ich halt auch am Anfang so, also wo ich so mich so wiedererkenne. So dieses gar nichts. Gar möglichst wenig irgendwie, weil der Rahmen einfach, die Auseinandersetzung, die mir dann in dem Zusammenhang lieb wäre, einfach nicht möglich ist und deswegen möglichst wenig. Und dann auch einfach gar nicht wissen, auf was für einer Ebene wir uns hier eigentlich treffen und so. Und oder zum Teil Verdachtsmomente haben und so. Und bei mir hat sich das dann aber wirklich eigentlich so weitestgehend okay entwickelt. Ich habe ja vorher in einem, also ach, ich muss gerade Sätze. Also was ich bei diesem ganzen Outing kam spannend finde, ist, ich habe ja vorher in einem Job gearbeitet, der extrem informell war. Also Mach mal leer. Da habe ich illegal gearbeitet, da habe ich irgendwie in einem Kontext gearbeitet, der sehr viel mit Sexualität zu tun hatte. Da habe ich unter lauter perversen Menschen gearbeitet und da habe ich unter sehr schlechten Bedingungen gearbeitet. Aber sozusagen mit sehr vielen anderen nicht der Norm entsprechenden Leute zusammen. Und was mir da halt aufgefallen ist, war, dass so die Gesprächsthemen eigentlich immer vom Privaten gehandelt haben. Also Beziehung, Sex, irgendwelche Ex-Beziehungen, irgendwelche Dramen mit Beziehungen. Und davon ist zum Beispiel, da habe ich, glaube ich, fast nichts erzählt irgendwie. Da habe ich über die anderen erzählen lassen und habe so gemerkt, wenn ich mich hier irgendwie einbringen möchte, dann muss ich so viel Privates gleich erzählen. Also dann muss ich mich so sehr outen, dass ich aber für diesen Kontext einfach dann auch wieder sehr doll rausfalle. Und da wollte ich mich tatsächlich nicht so angreifbar machen. Also ich habe schon Sachen erzählt, aber ich habe quasi Details irgendwie komplett unter den Tisch fallen lassen. Weil es einfach, also da ging irgendwie Gesprächsebene eigentlich nur über so Beziehungsebene. Und das fand ich, in dem Zusammenhang dachte ich halt, oh krass, das ist schon irgendwie heftig, wenn so Gespräche auf der Arbeit halt immer so ablaufen, dann bleibe ich halt irgendwie stumm oder so. Und das ist zum Beispiel jetzt, wo der Job sehr viel strukturierter und formaler ist, total anders. Also da sind die Gespräche halt einfach nicht gebündelt auf Beziehungen und Ex-Beziehungen und mögliche kommende Beziehungen, sondern da geht es halt auch um andere Sachen, sodass ich auch andere Möglichkeiten habe, mich irgendwie zu involvieren und mitzureden und über Themen zu diskutieren oder was weiß ich. Also das viel mehr unter Kontrolle haben kann, wie viel ich jetzt beispielsweise von euch erzähle oder wie viel ich von Trans erzähle oder was auch immer. Also wie viel ich von an den Punkten von mir erzähle, wo so ein Begriff des Outings irgendwie greifen könnte oder sowas. Das fand ich ganz spannend, weil ich schon glaube, dass es auch so ein bisschen mit den Jobstrukturen zu tun hat. Also wie so die Atmosphäre ist, meinst du da, oder? Wie die Atmosphäre ist, in welchem Kontext man miteinander arbeitet, wie auch die Strukturen sind. Also dieser vorherige Job war ja irgendwie, das waren halt hauptsächlich Leute, die sich gegenseitig kannten, die da gearbeitet haben, die sich über irgendwie Netzwerke da gegenseitig reingebracht haben oder so. Und das ist halt von der Kommunikationsstruktur dann was komplett anderes, als wenn die Leute einfach so wild zusammengewürfelt werden oder einfach irgendwie eingestellt werden, aber nicht nach so Kriterien von, okay, mein Nachbar kommt auch noch mit dazu oder mein bester Freund soll jetzt auch noch hier arbeiten oder was auch immer. Ne? Ich finde aber so, also so Strukturen und Arbeitsatmosphäre macht einfach extrem viel aus. Mhm. Ich glaube auch. Also, keine Ahnung, mit den meisten Leuten, die in dieser Institution arbeiten, kann ich irgendwie sehr gut umgehen oder irgendwie habe eine Kommunikationsebene, mit der ich mich auch wohlfühle. Und es kann dann eben auch irgendwie einen auch mal irgendwie Rumgeplänkel, irgendwie ein humorvoller Austausch miteinander sein oder sowas. Und das sind meistens eigentlich Leute, mit denen ich sonst nichts zu tun hätte. Oder irgendwie die, mit denen wir so diese klassische Vorstellung dann irgendwie, wenn man sich auf der Straße begegnet, dann würde man sich überhaupt nichts zu sagen haben. Mhm. Oder man würde sich aus dem Weg gehen. Oder also so, es wäre so, es würde nicht stattfinden. Und aber dadurch, dass es eben so eine Form von Professionalität grundsätzlich erstmal gibt, kann man dann irgendwie wieder so eine Art von Persönlichkeit irgendwie reinbringen, die das dann angenehmer macht. Also, und jetzt, ich spreche von Sachen, die alle komplett, die sind jetzt frei von irgendwelchen persönlichen Informationen meiner Person, sondern einfach nur ein nettes Miteinander umgehen. Aber halt eben ohne so komische persönliche Filme damit zu fahren. Das ging mir halt eben auch ähnlich in so illegal arbeiten, unangemeldet arbeiten zu zusammenhängen. Das ist dann eben auch so diese, dass es dann immer stark persönliche Ebenen gibt und bei mir es dann aber auch ähnliche Reaktionen irgendwie gibt. Mhm. Oder dass dann eben aus dem, bei der Situation dann oder in diesen Zusammenhängen damals daneben auch so zur Folge hatte. Weil ich habe kein Interesse, da jetzt irgendwie groß aus von mir preiszugeben oder irgendwas zu erzählen oder sowas. Also irgendwie gibt es eine Form von Sicherheit, weil es vielleicht einfach Strukturen sind, auf die man sich berufen kann und auf die man vielleicht dann auch wieder die anderen zurückweisen kann oder sowas. Ich glaube auch, ja. Ja. Ich möchte noch erzählen, um mal so ein bisschen das Thema noch mal ein bisschen woanders hinzulenken, dass ich mich schon irgendwie, dass schon relativ viel Denkzeit bei mir immer auch da reinfließt, weil man liest ja auch gerade so viel davon irgendwie, was so mit Bezahlung ist. Ne? Mhm. Irgendwie so, irgendwie habe ich so gefühlt, also gefühlt habe ich das so wahrgenommen, dass gerade viele Studien veröffentlicht wurden, wie viel Prozent weniger Frauen jetzt eigentlich verdienen in den Jobs und so. Und dann frage ich, also das ist ja auch immer so komisch irgendwie, wenn man dann so unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ist, wo dann auch ist es dann ja plötzlich so, dass man eben nicht mehr, dass es halt nicht mehr irgendeinen Tarif gibt oder irgendeinen festgelegten Stundensatz oder sowas, sondern wo das einfach immer so individuell ausgehandelt wird. Wo ich mich dann halt schon wo dann auch über Geld zum Beispiel unter den KollegInnen gar nicht gesprochen wird. Also wie viel verdient wer? Das ist so ein absolutes Tabuthema. Da wird absolut nicht drüber gesprochen. Mhm. Und sodass ich wirklich, außer von einer Kollegin, absolut nicht weiß, was eigentlich so die Leute verdienen um mich rum in ähnlichen Jobs. Mhm. Und das schürt bei mir ja immer eher so das Gefühl von, ich bin unterbezahlt. Ich werde garantiert, ich kriege bestimmt viel weniger Geld als oder so. Wo ich dann schon immer relativ viel Denkzeit auch da rein versenken kann, irgendwie, was wäre wenn, ne? Was wäre, wenn ich jetzt hier als Mann gewesen werden würde und den gleichen Job machen würde? Würde ich das gleiche Geld kriegen oder nicht? So. Also wie viel hängt da sozusagen an meiner Persönlichkeit? Wie viel hängt daran, dass ich eine halbe Stelle habe? Wie viel hängt daran, dass ich, unter bestimmten Voraussetzungen da eingestellt wurde, also bevor ich sozusagen auch so meine Kompetenzen, das Gehalt wird ja vorher verhandelt sozusagen, bevor ich das so zeigen konnte und so. Und das ist schon ein Frustfaktor, das merke ich schon. Mhm. So, also ich merke, also das ist jetzt so also eine Branche, in der relativ gut bezahlt wird, so allgemein, und irgendwie habe ich dann immer so das Gefühl, ich werde irgendwie jetzt nicht so gut bezahlt, also branchenverhältnismäßig so. Also wenn ich jetzt so mir angucke in meinem Freundeskreis irgendwie, was andere Leute so für mehr Arbeit oder für die gleiche Arbeit oder so, also verhältnismäßig so verdienen, denke ich immer so, wow, du hast es ganz gut getroffen. Aber wenn ich so branchenintern gucke, denke ich immer so, irgendwie fühlt sich das wenig an oder so. Das finde ich schon ganz spannend. Das ist halt irgendwie auch so ein Aspekt, der mir ja vorher nie so begegnet ist, weil ich halt auch so halt irgendwelche, ja, eher so Stundenlohnjobs gemacht habe, wo halt einfach klar ist, okay, das und das kriegst du, Punkt, so. Und dann interessiert mich, dann fühle ich mich irgendwie plötzlich so viel mehr betroffen von solchen Studienergebnissen oder sowas, die dann auch eher bei mir so ein Gefühl von, ich werde garantiert unterbezahlt, Gefühl anheizen als ein, ach, wieso, ist eigentlich ganz okay, Ding oder so. Ja. Und obwohl ich tatsächlich es momentan eigentlich so ganz gut finde und ganz okay finde, so was so die Jobsituation angeht, und ich ja eben auch schon gesagt habe, dass ich so mein weitestgehend so das Gefühl habe, mich da jetzt so eingelebt zu haben, habe ich immer wieder so Situationen, in denen ich denke, irgendwann würde ich wirklich ganz gerne mal in so einem queer-feministischen oder wenigstens in einem feministischen oder wenigstens in einem rein Frauen-Zusammenhang arbeiten. Was ich halt irgendwie wirklich extrem spannend finde, weil ich das immer total abgelehnt habe vorher. So diese Idee von, dass man halt irgendwie so die eigenen politischen Vorstellungen oder so die eigenen Lebenseinstellungen so sehr mit der Lohnarbeit verbinden sollte. Also ich habe da tatsächlich immer eher so eine Vorstellung von einer klaren Trennung gehabt. So. Das ist halt irgendwie, weil ich da sowieso nicht die Person bin, die da so ihre Erfüllung drin finden will. Sondern halt einfach andere Sachen da irgendwie bei mir sehr viel weiter vorne stehen an Interessen oder an dem, was mir wichtig ist am Leben. Also ich bin definitiv nicht die Person, deswegen ja auch die große Angst irgendwie, oh Gott, ich habe jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Also ich bin nicht die Person, die da so ihre, die so denkt, so meine Arbeit ist mein Leben, so. Ich muss da jetzt irgendwie so, obwohl ich da wirklich sehr viel Zeit mit verbringe, sozusagen da jetzt auch so meine Erfüllung drin finden. Jetzt habe ich meinen Anfangssatz, also die erste Hälfte des Satzes vergessen. Aber was ich halt sagen wollte, ist irgendwie, dass ich das halt eigentlich immer eher für eine sehr absurde Vorstellung fand, da sozusagen auch auf so einer Jobebene das zu suchen, so einen Zusammenhang zu suchen oder so. Und gerade wenn ich mir halt dann doch die von mir in meiner Feldforschung festgestellten Unterschiede oder so Dynamiken, die sich da natürlich entwickeln, ich habe ja jetzt schon einen Aspekt erzählt mit diesen Runden und wer spricht mit wem und so, aber es gibt natürlich noch andere. Also wer schwingt sich nach kurzer Zeit schon so zum Sprachrohr einer Abteilung auf, Ding zum Beispiel oder so. Oder wer erklärt hier eigentlich wem oder hat so das Gefühl, hier wem irgendwas zu erklären. Also es ist halt auch so ein Job, wo halt relativ viel über Kommunikation und wir machen alle grob das Gleiche und haben so alle grob, die sollten eigentlich alle grob die ähnliche Kompetenzen haben, aber die sind natürlich trotzdem unterschiedlich schwer gewichtet und dann geht es halt viel um, hast du dafür eine Idee oder wie könnte man das und das so machen oder guck mal da oder da hat dann eine Person mehr Informationen über irgendwas, über irgendeinen Ablauf oder so. Und innerhalb dieser Dynamiken habe ich halt schon das Gefühl, dass es schon auch geschlechtlich konnotiert ist, was da wie abgeht. Wobei das natürlich auch immer total schwierig ist, weil man sich da auch nicht so rausnehmen kann und da einfach mal so von unten drauf gucken kann oder eben auch einfach nicht weiß, okay, ist es jetzt einfach strukturell, also wird es sicherlich auch sein, oder ist es halt einfach auch den Persönlichkeiten geschuldet, die da irgendwie arbeiten. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Und trotzdem habe ich in meinen tiefsten Frustmomenten dann tatsächlich habe ich irgendwann so vor einem halben Jahr oder sowas das erste Mal so diesen wirklich tiefen Wunsch in mir aufkeimen gemerkt, so eigentlich würde ich das wirklich gerne mal ausprobieren. Eigentlich würde ich wirklich gerne mal wissen, wie das eigentlich ist, wenn das alles mehr Thema wäre. Also wenn es ist ja überhaupt kein Thema, so diese, also Geschlecht ist einfach kein Thema. Es wird einfach nicht, also ne, also nicht kritisch. Also es ist natürlich die ganze Zeit Thema, aber es ist halt sozusagen, es wird halt nicht kritisch hinterfragt oder so, sondern es wird halt eigentlich immer von einer, na, von so einer Mainstream-Idee von Gleichberechtigung irgendwie ausgegangen, so. Was dazu führt, dass halt irgendwie natürlich sich niemand hinstellen würde und sagen würde, bist du Frau, du hast eh keine Ahnung davon. Also es würde halt niemand machen, aber es gibt natürlich schon Strukturen, die mir auffallen und ich fände das halt schon spannend, wenn das mal immer in einem Zusammenhang zu arbeiten, in dem das dann nicht, oder nicht in dem das nicht vorkommt, sondern in dem das halt einfach dann mit dem da vielleicht anders oder bewusst damit umgegangen wird. Das fände ich tatsächlich auch nochmal interessant. Die Frage ist nur, würde ich dann im Zweifelsfall auch das Risiko eingehen, zum Beispiel schlechter bezahlt zu werden? Deswegen. Weil es sich dann ja wahrscheinlich auch um wieder eine Art von Abseits-Idealismus-Ding irgendwie handeln würde und dann ist halt wiederum die Frage, ist dann der Job, den ich da mache, sozusagen weckt der so viel Leidenschaft in mir, dass ich da dann sozusagen auch diesen Idealismus da reinstecken wollen würde. Oder ob es dann nicht vielleicht doch besser ist, so das einfach alles so von aushalten bis irgendeine Art von Umgang damit finden, inklusive dann diesen ganzen Bonussen, Boni heißt das, ne? Boni von, naja, halt irgendwie unbefristete Stelle. Halt irgendwie schon halbwegs okay bezahlt werden und professionelle Strukturen, die halt in irgendeiner Art und Weise auch versucht werden, wo halt auch versucht wird, die einzuhalten. Also eben nicht wie bei Jukes letzten Job halt, wo das halt alles dann wirklich auch dann krass in irgendwie total prekären Zusammenhängen gewesen ist. Aber auch wenn das dann, also würde ja dann schon so ein bisschen was wegfallen und die Frage ist halt irgendwie, würde ich das dann aufgeben wollen? So, bin mir dann nicht so sicher, ist wirklich, also habe da noch keine endgültige Antwort drauf gefunden. Zumal, glaube ich, einfach es einfach keine Garantie gibt, dass es klappt. Ne? Nee, das sowieso nicht. Aber das also, ist halt, na klar, kann natürlich auch genauso schief gehen. Oder dann ist das Gefühl, so, nee, das war jetzt irgendwie echt eine blöde Idee oder so. Aber ich merke halt, dass es tatsächlich, obwohl ich jetzt nicht sagen kann, dass es mir schlecht geht da und trotzdem dieser Wunsch in mir entstanden ist und ich darüber sehr erstaunt war, weil ich das bis dato eigentlich immer für... ich habe, glaube ich, tatsächlich Lohnarbeit als nie so, als so wichtig empfunden vorher. Als dass ich da irgendwie so viel Eigenes drin gesehen hätte. Als dass ich da sozusagen diesen Wunsch nachvollziehen hätte können, dass es dann auch vielleicht auf so einer, ich sag jetzt mal so grob Lebenseinstellungsebene mehr meiner angepasst ist. Also jetzt, keine Ahnung, ich vergleiche jetzt einfach nochmal mit meinem Job, jetzt, also mit dem jetzigen Job, ne? Da funktioniert es nämlich total gut. Aus irgendeinem, ich glaube mal aus einem Kommunikationsgrund raus. Also da geht es auch relativ viel um Kommunikation und um Fehler machen und sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und da ist es bis auf Chef ist männlich nicht nach Geschlecht sortiert, zum Beispiel, wer jetzt gerade von was irgendwie mehr Ahnung hat, wer wem gerade helfen kann oder so. Na, ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich bei mir auch was damit zu tun hat, dass ich jetzt auch das erste Mal in einem Zusammenhang bin, wo zum Beispiel das K-Wort, Karriere, einfach so einfach eine Rolle spielt. Also schamlos benutzt wird. Ja, also wo halt sozusagen die Leute, die da arbeiten, sozusagen, wo das halt einfach nicht irgendein nach Stunden Lohn bezahlter Job ist, wo halt auch klar ist, irgendwie, hier geht's gerade nicht um irgendeine Art von zukunftsträchtigem persönlichen Herausforderungen oder fachlichen, eher fachlichen, nicht persönlich, also so persönlich-fachlichen Herausforderungen. Also das spielt ja alles keine Rolle. So, das ist ja bei mir schon so. Also es ist ja wirklich dann so, und die Leute, die da halt irgendwie arbeiten, das ist halt ihr Beruf. Ja, das ist halt nicht irgendein Job, das ist ihr Beruf. Und das ist halt, das macht, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied. Weil dann ist halt auch irgendwie klar, das ist für die meisten Leute, die da arbeiten, ist es halt so dieses, okay, das ist es jetzt aber auch. Das ist mein Beruf, das mache ich jetzt so. Und da liegen meine Fähigkeiten drin. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Trotzdem gibt es ja auch in meiner Firma Leute, die das richtig als Beruf haben. Und auch die setzen das ja, trotzdem würde ich nochmal sagen, anders um. Aber also, das ist nicht Teil des, dieses Dings. Und ich glaube, das hat halt für mich den Unterschied gemacht. Dass, also ich habe natürlich auch vorher auch schon in Zusammenhängen gearbeitet, wo ich dann aber immer so die studentische Hilfskraft war. Oder halt die da halt irgendwie mal so eine befristete Stelle irgendwie hatte oder die halt da für eine kurze Zeit halt irgendeine Art von Job gemacht hat, wo du ja auch nicht eingebunden wirst, großartig in irgendwelche Firmenzusammenhänge oder sowas längerfristig. Oder wo halt so deine persönlichen beruflichen Entwicklungen nicht diskutiert werden mit deinem Chef oder so. Also und das macht also für mich auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht. Also ich denke mal, dass das auch daher kommt, weil du plötzlich, oder ich so das Gefühl hatte, ich kann mich da jetzt einfach noch viel weniger rausziehen aus diesen Strukturen. Weil ich da ja auch so völlig selbstverständlich, was ich ja auch auf der anderen Seite ganz gut finde, weil es auch bedeutet, dass ich fachlich ernst genommen werde, da so integriert werde und mich halt auf einer Augenhöhe, fachlichen Augenhöhe mit Leuten befinde, die halt für die aber so das eine Rolle spielt. Also so Karriere, Gehaltsgeschichten, persönliche Entwicklungen und sowas. Lebensplanung. Und ich bin da ja, werd da ja irgendwie mitgezählt, ne? Also gefühlt ist es für mich ein Job. Es ist ein Job, der mich fachlich fordert und der, aber es ist nicht, also so wie ich da mit der Einstellung, mit der ich da irgendwie arbeite und auch die das Herzblut, was ich da reinstecke, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da im klassischen Sinne Karriere mache, ist sehr, sehr gering. Und das liegt aber an, das ist ja meine persönliche Entscheidung, dass ich das so nicht, dass ich da jetzt nicht so mein da werde ich halt irgendwie irgendwann aufsteigen zur, keine Ahnung was, oder so. Also das ist ja nicht mein Ziel, sondern und aber für die anderen um mich rum ist es halt irgendwie Thema. Und das macht, glaube ich, schon was aus. Ich kann mich ja zumindest teilweise auch relativ bewusst gegen irgendwas, was dann in Richtung von Karriere oder zumindest irgendwie zukunftsweisend oder unterstützend sich niederschlagen könnte im Lebenslauf, ja auch entschieden, indem ich ganz klar eine sehr stupide Arbeit eingefordert habe bei dem jetzigen Job. Oder also ich hätte auch in irgendein Projekt oder sowas einsteigen können und hatte ja dann aber auch zugunsten meiner anderen Arbeit dem Studiumsabschluss dann eben gesagt, so, ich möchte das nicht. Also, das finde ich auch ganz spannend. Also so dieses Thema von irgendwie, was bedeutet dann irgendwie Erwerbsarbeit für uns irgendwie und wo ist dann aber auch Schluss? Mhm. Also und ich hatte eigentlich bei sämtlichen Jobs, die ich immer gemacht hatte, hatte ich mir eigentlich immer ganz hoch gehalten von, ein Studium darf da nicht drunter leiden. Mhm. Oder von irgendwie so einen Job machen. Also das ist natürlich dann auch ein Privileg von mir gewesen, dass ich mir das einfach leisten konnte. Zu sagen, okay, wenn ich merke, ein Job schränkt mich zu sehr ein oder frisst zu viel Zeit, dass ich einfach zu wenig mache für mein Studium gefühlt, dann beende ich diesen Job. So, das ist dann relativ leicht zu machen, weil es einfach dann nicht drauf ankommt oder damals irgendwie nicht so drauf ankam, ob ich jetzt diesen Job habe oder nicht oder mache oder nicht. Sondern es war dann so dieses dafür sorgen, dass meine Ressourcen länger halten oder dafür sorgen, dass ich mir Extras leisten kann oder dann Extras gönne oder so. Mhm. Blablabla, genau, Studium. Moment. Wir sind heute sehr unkonzentriert. Ja, wir sind aber heute relativ spät dran. Kommt noch dazu. Wir sind selten, wir sind schon lange nicht mehr so spät dran gewesen. Es ist schon 23:30. Oh, dann haben wir auch schon recht lang geredet. Ich sag sofort noch ein bisschen. Sofort. Ja, und dass ich mir halt aber auch an dem Punkt ganz konkret überlegt habe oder das irgendwie ganz konkret eingefordert habe von, ich möchte einen nicht so anspruchsvollen Job machen. Also, und den habe ich eben auch bekommen. Mhm. Also, der hat natürlich auch noch an einigen Stellen irgendwie Anspruch, klar, aber nimmt mich einfach nicht mental so mit, dass ich nicht noch genügend Zeit und Energie hätte, dann mich irgendwie auf Studium noch zu stürzen. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Ja. Danach hatte ich ja auch gesucht. Also jetzt gar nicht unbedingt so mit Fokus auf mental oder inhaltlich anstrengend, sondern ich glaube mehr so dieses Allgemeinpaket. Mhm. Also wenn das Umfeld es anstrengend macht, oder ich hatte ja jetzt den Job, den ich jetzt gerade noch aufgehört habe, der war ja eigentlich nett, hat aber irgendwie zu viel Investition gefordert oder so, zu viel Zeit drumrum. Das ist natürlich auch, also ich glaube, es ist schon auch ein Privileg, das machen zu können, solange man studiert, dass man halt sagen kann, so, scheiß drauf, ich nehme halt irgendwie diesen Job und muss mich da nicht groß drum kümmern, wie es jetzt irgendwie inhaltlich aussieht oder ob ich mich super gut mit den Leuten verstehe, weil dieser Job halt nicht die ganze Zeit meines Lebens irgendwie einnimmt, sondern dann doch ein Nebenjob ist. Also was ich halt schon gemerkt habe, bei einem Nebenjob fällt mir das halt ein, ich habe mir ja sehr bewusst eine 24-Stunden-Stelle gesucht, womit ich super glücklich bin. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass das funktioniert. Ich habe einen Job, bei dem ich 3 Tage in der Woche einen vollen Arbeitstag arbeite und habe dann 4 Tage am Stück Zeit für den Rest des Lebens, was ich ein super Konzept finde und womit ich absolut glücklich bin. Aber die Idee, die ich hatte, war ja schon eigentlich auch, dass ich dann schon auch noch eben viel Zeit habe für noch andere Projekte. Und da merke ich einfach, das ist wirklich trotzdem noch zu viel. Also wenn ich wirklich nur noch, also dann frisst halt der Job dann doch schon relativ viel Energie einfach. Also gar nicht unbedingt jetzt so Zeit, weil da gibt es ja noch sehr viel Zeit, also viel mehr Zeit, als andere Leute zur Verfügung haben. Es ist halt einfach kein Nebenjob und mir fehlt dann schon, also ich habe so das Gefühl, dass es schon manchmal ganz, ganz schön wäre, da einfach da noch irgendeine Art von anderem aus. Na gut, jetzt haben wir gerade das Kind, ne? Also das ist schon echt viel. Das ist auch ein relativ großes zeitlastiges Hobby. Sehr zeitlastiges Hobby auf jeden Fall, ein Kind, ja, kann man durchaus so bezeichnen. Das schon. Und da bin ich, also natürlich bin ich da auch gerade total froh, dass ich da jetzt nicht 40 Stunden arbeite und das Kind habe. Also auch gar nicht unbedingt, was jetzt so dass die Kinderbetreuung an sich angeht, sondern eher so die ganze emotionale Belastung drumherum, was die Situation angeht. Aber ich sehne mich schon manchmal ein bisschen auch so noch, also gar nicht unbedingt, weiß ich gar nicht, ich sehne mich nicht zurück nach meinem Studium, weil das ja, wie ich ja auch schon mal lang und breit erklärt habe, das echt schrecklich war, aber so diese Situation von, da gibt es noch was anderes und das verfolgt man eigentlich auch noch so, das ist schon auch echt ganz cool. So, also das ist schon auch einfach, auch wenn es eine... verfolgt einen. Ja, natürlich, klar, es macht einen, ich meine, ich, nicht so, dass ich nicht vergesse, ich habe nicht vergessen, was für ein permanent schlechtes Gewissen man auch eigentlich die ganze Zeit, also ich empfinde im Nachhinein auch, das Studium ist auch so eine Zeit des permanenten schlechten Gewissens, wo man halt einfach immer das Gefühl hat, die anderen machen viel mehr und es ist einfach irgendwie, und man kriegt immer selber nichts auf die Reihe und es ist irgendwie, man müsste eigentlich viel stringenter sein und so, aber es hat halt einfach auch noch so, es gibt halt noch so dieses große Ziel, ja? Und das ist halt jetzt wirklich weggefallen. Also wenn mich niemand, wenn ich mir selber keine Aufgabe suche oder kein Ziel suche, könnte ich jetzt auch einfach bis zum Eintritt des Rentenalters gesichert da jetzt das machen so und könnte da jetzt niemand würde krähen, so, ne? Es gibt keine Eltern, die einem im Nacken sitzen und sagen, wann bist du endlich fertig oder so, oder wann kündigst du denn endlich mal diesen Job? Also das gibt's ja dann alles nicht mehr, das fällt ja alles weg, wenn man dann plötzlich interessanter Zustand, wenn man auch gerade so in einer langen Ausbildungszeit war, wie das ja im Studium meistens so ist, das ist halt irgendwie einfach so Eintritt des Schulalters, Ende des Studiums waren bei mir genau 20 Jahre und das ist halt einfach echt, einfach wenn man dann 26 ist, einfach eine lange Lebenszeit, wo dann einfach Schule kann man ja noch verlängern. Ja, also bei mir waren es halt irgendwie 26 Jahre. Ich war 26, als ich mit beim Studium fertig war. Wow. Und das ist halt einfach, und dann gibt's trink halt noch ein bisschen Schatz. Jetzt müssen die beiden irgendwie noch kurz ihren, oh Gott, ich bin mit meinem Studium immer noch nicht fertig, Film irgendwie ausfahren. Ich habe in der Regelstudienzeit studiert. Das tut mir leid. Das finde ich ja abartig. Das ist ja unmoralisch. Nichts Gutes dabei. Nee, das finde ich wirklich nicht erstrebenswert. Aber ich kann es verstehen, also bei einem Studiengang, mit dem man wiederum nicht so viel am Hut hat, kann ich wiederum dann auch verstehen. Das ist ja wiederum gut, wenn man es innerhalb so schnell wie möglich dann irgendwie durch hat. So einfach. Ich wollte da auch nicht dringend länger bleiben, aber naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, dass es schon ganz schön ist, da noch was zu haben. Also gerade so, wenn man so ein vielseitig interessierter Mensch ist und auch einfach so eben auch, also wenn ich mir vorstelle, da alles, was wir halt vorher so besprochen haben, so die Strukturen, die Zusammenhänge, mit, die Auseinandersetzung mit Normativitäten und keine Ahnung, wenn ich das noch mehr hätte und dann noch nicht mal mehr die Chance hätte, da auszubrechen und so mein Ding zu machen, das wäre dann schon, glaube ich, ganz schön schrecklich. Zumal du ja auch ganz schön viele Nebenprojekte auch noch am Laufen hast, ne? Gefühlt irgendwie nicht. Ja, vielleicht guckst du noch mal genau hin. Also klar, mehr als andere, das merke ich dann halt auch wieder, wenn ich mit KollegInnen mich unterhalte. Eben, also. Wobei, auch da bin ich immer wieder erstaunt, was Leute noch so reißen neben ihrer 40-Stunden-Stelle. Also ich habe relativ viele Musiker in meinem Umfeld da, in meinem Arbeitsumfeld. Und das ist ja schon auch was sehr Aufwendiges und auch was sehr Leidenschaftliches und so, und wo man auch Herzblut reinstecken muss, also wo das halt auch über so ein Hobby-Ding hinausgeht, irgendwie gefühlt. Ja, aber bei mir ist es dann halt nicht nur dieses, okay, ich habe halt noch so Hobbys, sondern es ist halt einfach wirklich, ich habe noch ein Leben. Also es fühlt sich halt eher so an, wie ich habe noch ein Leben außerhalb dieses Kontextes, und das ist mir einfach total wichtig, und ich möchte einfach die Zeit, die ich mit Leben verbringe oder mit anderem Leben oder mit selbstgewähltem Leben nicht weniger werden lassen als die Zeit, die ich mit der Lohnarbeit verbringe. Auch wenn ich mich da den Umständen, also in den Umständen, in denen ich da bin, wirklich weitestgehend wohlfühle. Oder ist sozusagen, oder sagen wir mal so, ich bin nicht frustriert. Bin jetzt nicht so total happy und denke so, wow, das ist jetzt irgendwie das Ding und 65 und so. Aber ich bin einfach anders als in anderen Situationen oder mit anderen Situationen einfach nicht so frustriert, dass ich immer das Gefühl habe, so, oh Gott, das ist so ein Zwang und ich muss das machen, und wenn ich das nicht mache, dann wird alles noch viel schrecklicher und ich muss aber das jetzt, so, also das nicht. Das ist halt eher schon okay. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, was so Arbeiten in bestimmten Kontexten, mit denen man irgendwie persönlich nochmal mehr anfangen kann, angeht. Das halt war dann, also dass es vielleicht dann eine Ebene gibt, bei der man dann Sachen thematisieren kann, nochmal eher, was einem gerade irgendwie nervt oder aufgefallen ist oder so. Aber es trotzdem einen nochmal vielleicht dann mehr angeht. Also irgendwie, dass es so, dass es eben dann nicht, dass halt das Abgrenzen schwieriger wird und es halt nicht dieses so labert halt, ist mir jetzt, also jetzt ist mir egal. Und das also so irgendwie so leichtfertiger dann eben abprallen lässt oder so. Und es dann in manchen Kontexten halt eher so dieses so, wie hätte ich das jetzt nicht erwartet, oder, also das ist halt einfach dann ein, näher ist oder mehr mit einem macht. Ja, das ist halt das Risiko, auf jeden Fall. Also wobei ich halt schon gemerkt habe, dass diese starke Abgrenzung, also ich muss dazu sagen, als ich diesen Job gesucht habe, habe ich einfach wirklich nur einen Job gesucht. Ja. Mhm. Ich hätte auch technische Kundenbetreuung bei Otto gemacht. Also es ist halt irgendwie, ich habe einfach irgendwas zum Geldverdienen gesucht, und das hat sich einfach über die Zeit schon geändert, weil ich halt dann einfach da viel professioneller, auch als professionelle Person einfach eingebunden bin da und als Fachkraft so, und das natürlich einfach auch ein Teil von mir ist und deswegen auch ein Teil meines Lebens, und das, diese Grenze halt sozusagen gar nicht mehr so doll stattfindet, wie ich das vielleicht bei irgendwelchen anderen Jobs vorher hatte. Also da ist einfach doch mehr Persönlichkeit von mir drin als in anderen Jobs vorher. Und da fände ich es schon mal ganz spannend, irgendwie, inwieweit man das vielleicht noch optimieren könnte. Aber ja, nichts, was aktuell ist. Also, nicht, was ich habe. Keine Angebote. Nee, bitte. Wir wollen keine Angebote. Obwohl, naja, also nein. Nein. Außer es kommt jetzt von diesem einen queer-feministischen. Von dem einen super. Total erfolgreich und kann sich auch leisten, vernünftige Löhne zu zahlen. Diesem einen so. Mainstream queer-feministischen, also Mainstream, aber trotzdem total cool und voll in Ordnung. Ja. Ding. Wer kennt es nicht? Tja. Ach, Arbeit ist auch so ein schönes. Also ich bin ja auch sehr dankbar für die Erwerbsarbeit-Eingrenzung. Aber es ist natürlich auch immer ein schweres Schaf. Arbeit ist ein schweres Schaf. Ja, also ich meine, rein so, es gibt auch politische Gründe, weswegen man eben, also ich finde es zumindest wichtig, eben zu betonen, dass wir irgendwie dann uns auf Erwerbsarbeit beziehen oder sozusagen eine sensible Benennung macht von, wenn ich von Arbeit rede, dann spreche ich jetzt in diesem Zusammenhang von Erwerbsarbeit, aber es gibt irgendwie noch ganz, ganz viel andere Arbeit, die auch verrichtet wird. Beziehungsweise jetzt haben wir eine Spülmaschine, jetzt wird ganz schön viel Arbeit verrichtet bei uns. Die Spülmaschine voll viel. Putzt aber nicht das Klo. Ja, stimmt. Ich würde auch jetzt diese Spülmaschine sitzen. Mehr Zeit für andere Hausarbeiten schafft sie. Endlich jetzt kann man endlich auch mal die Flächen putzen, wo vorher nur dreckiges Geschirr stand oder getrocknet ist. Ja. Ah, goldene Zeiten. Ich glaube, das wollte ich nur noch mal so in den Topf werfen. Relativ offen lassen. Nein, ich glaube, was ich noch ganz spannend finde als Extra-Ebene ist, dass ich mich eben auch im Studium mit Arbeit beschäftige. So. Und es dadurch ja auch nochmal einfach Ebenen gibt oder so Erfahrungsebenen oder Perspektiven auf Arbeitsverhältnisse angeht oder auf Lebensverhältnisse, die dadurch auch einfach ganz stark geprägt sind. Oder es ist dann so eine, ich finde, es ist so eine Art Arbeitsdopplung, die dadurch stattfindet, dass ich sowohl irgendwie Arbeit verrichte oder dass irgendwie sowohl mein Studium für mich Arbeit darstellt, als auch die Reflexion darüber, weil ich mich dann eben auch im Studium mit Arbeit beschäftige und dass es sich dann auch so gegenseitig bedingt. Ich mache jetzt nochmal so einen Sprung, ne? Mhm. Weil mir gerade irgendwie aufgefallen ist, was ich sehr spannend finde, so an Szene-Angebundenheit, ist, dass ich so aus so einer erweiterten Queer-Szene oder so, ne, dass ich da von sehr wenig Leuten weiß, wie sie eigentlich ihr Geld verdienen. Und darüber hinaus immer das Gefühl habe, dass da sowas in der Luft liegt von, ist auch nicht so wichtig. Zumindest über feste Jobs redet man vielleicht nicht so unbedingt. Nee, oder irgendwie. Ich glaube, über Geld oder so, oder über wie man jetzt gerade an Geld kommt, oder ob man überhaupt Geld hat, oder ob man überhaupt Geld braucht oder so, wird nicht geredet. Und ich glaube, es wird auch so ein bisschen suggeriert, dass man auch ohne Geld ziemlich gut auskommt. Oder auch mit wenig Geld ziemlich gut auskommt in einer Queer-Szene. Das stimmt. Habe ich manchmal das Gefühl. Oder dass man es auch muss. Also, dass man eigentlich schon mit wenig Geld auskommen muss, weil man sich ja auch, also klar, es hat ja auch irgendwie, macht ja auch irgendwie Sinn, so wenn man zumindest irgendwie darüber spricht, irgendwie kritisch über mit einem kapitalistischen System, in dem man lebt, umzugehen. Mhm. So. Und das ist dann natürlich irgendwie von, okay, es gibt irgendwie Geld, aber es gibt eben auch ganz viele andere Formen von Interaktionen miteinander handeln, an Waren herankommen und also so dieses, was Tauschen und Handeln und Ökonomien angeht, eben nicht nur über dieses, nicht nur über Geld und Direktkonsum oder sowas funktioniert. Aber ich finde auch, dass es manchmal dann so ein bisschen schwierig wird. Also so, man darf ja dann irgendwie nicht da trotzdem ausblenden, dass es irgendwie sich doch ganz viele Leute in irgendwelchen Erwerbsarbeitsverhältnissen befinden und auch darüber geredet werden sollte, weil, damit sich damit irgendwie auseinandergesetzt werden kann oder so. Also ich weiß das auch irgendwie eigentlich ziemlich genau, wovon Leute eigentlich so leben, weil mich das interessiert. Weil ich das, also so auch für mich, was, ne, wie machen das eigentlich andere, mit denen ja, ich so umgehe? Also von Freunden weiß ich das auch, aber ich war jetzt eher auf der Ebene, dass das so in größeren Rahmen nicht thematisiert wird. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Also was weiß ich, wenn irgendwie queere Themenabende gemacht werden, dann kommen, glaube ich, wenig Leute auf die Idee, jetzt mal so einen Erwerbsarbeitsthemenabend zu machen. Ja, machen wir mal. Lass doch mal so. Alle legen jetzt mal offen, was sie eigentlich so arbeiten. Ich finde es wirklich interessant. Also ich finde es wirklich immer sehr spannend, weil es natürlich irgendwie, es geht einfach nicht. Also man kann einfach nicht von nix leben. So. Also ich habe dann tatsächlich in den Zusammenhängen, in denen ich mich jetzt oder auch vorher schon bewegt habe, eher sowas mitgenommen von der Job ist nicht alles. So. Das, was du arbeitest, muss nicht das sein, was dich erfüllt. Eher das. Aber irgendeinen durchwurschteln und es gibt halt noch was anderes, außer die unbefristete Stelle, die unbefristete 40-Stunden-Stelle oder sowas, oder die Vollzeitstelle, die ja auch oft nicht 40 Stunden sind, sondern mehr oder so. Und das ist halt, muss nicht irgendwie die Erfüllung sein, so. Das habe ich schon eher dann mitgenommen. Aber eigentlich nicht, dass mir so ein Gefühl suggeriert wurde von, wir sind da so ganz frei von oder so, oder wir sind dann nicht so, oder es ist nicht so relevant. Ich finde eher so als extrem, wenn man so immer das mit extrem abgleicht, dass selten jemand irgendwie sich dann in der Queerszene vielleicht bewegt und sagt so, hey, ich habe irgendwie eine Vollzeitstelle und die macht mir total Spaß. Aber schon auch, gibt es auch, durchaus. Also es gibt so ein paar Leute, da ist das so. Und da ist auch der Job auch einfach wirklich eine sehr erfüllende Komponente. Also im engen Freundeskreis finde ich das total wichtig. Und da merke ich auch, dass es sowohl für mich als auch für andere Leute wichtig ist, Bescheid zu wissen, was die arbeiten. Und auch über die Strukturen zum Beispiel Bescheid zu wissen. Weil es sowohl für mich jetzt so früher, was so eher so die beschissenen Jobs angeht, total hilfreich war, als auch ich das bei anderen merke, dass es total hilfreich ist, einfach so im Freundeskreis ankommen zu können und zu sagen, so, hier wieder irgendwie so ein beschissen homophobes Ding auf Arbeit gehabt oder so, wie würdest du damit umgehen, oder ich habe so und so reagiert, was, sag mal was dazu, oder was wäre denn jetzt eine angemessene Strategie oder sowas. Also das erlebe ich im engen Freundeskreis total viel. Aber das wären ja zum Beispiel auch Strategien, Umgangsweisen, die vielleicht auch für so Community bla. Was weiß ich, für so queere Themen auch einfach spannend wären. So Strategien mit Erwerbsarbeitsplätzen oder. Ich muss ja jetzt doch noch eine kleine Anekdote von der Arbeit erzählen. Ne? Nämlich wurde ja, das habe ich euch glaube ich schon, ich weiß nicht, ob ich das beiden schon erzählt habe, mir wurde ja neulich zugetragen, ich hasse ja telefonieren, mir wurde ja neulich zugetragen, ich bin so super im Telefonieren. Mist. Mist, genau. Und nach dem ersten Mist fand ich das irgendwie, bin ich so in so eine Gedankenschlafe gekommen, inwiefern eigentlich. Also ich glaube, worum es ging, also der Kollege hat mir das dann nochmal so ein bisschen auseinandergenommen und meinte, ich bin so charmant am Telefon. Man kann so charmant mit den Leuten reden, ne? Und deshalb sind die auch dann, können die gar nicht anders als mir irgendwie die Informationen zu geben, die, nach denen ich frage. Nein, keine Sorge, ich frage die jetzt nicht nach irgendwelchen Daten aus. und da musste ich dann echt darüber nachdenken, also da bin ich in so eine Gedankenschleife gekommen von, okay, wie viel hat dieses, obwohl ich es hasse, charmante Telefongehabe, eigentlich mit Transsein zu tun. Das war nicht, also den Gedankengang fand ich total spannend, weil ich schon glaube, dass in meinem Sprechverhalten relativ viel Trans erkennbar ist. Oder nicht erkennbar ist, sondern es scheint durch. Oder nein, man würde nicht jetzt beim Zuhören denken, ah, hier ja, Trans oder so, sondern ich glaube, es ist einfach, es sind Punkte dabei, die vielleicht untypisch sind oder nicht normativ oder sowas. Sodass mein Sprechverhalten möglicherweise ein bisschen anders ist oder sowas. Und das fand ich spannend, darüber nachzudenken, inwiefern das möglicherweise dazu führt, dass ich am Telefon als besonders charmant wahrgenommen werde. Was mich auch, also ich finde es ja durchaus auch okay. Besser als du bist am Telefon immer volles Arschloch. Aber ich fand die Überlegung schon ganz spannend. Und das, mir wurde ja schon mal sowas zugetragen, damals in dem anderen Job, dass ich aufgrund von Trans so eine gute Tresenperson sei. Weil ich so für jeden irgendwie so etwas hätte, also jetzt mal so platt ausgedrückt, irgendwie so als so am Tresen, so als Projektionsfläche für die Gäste sehr viel bieten könnte. Also sehr viel Anknüpfungspunkte bieten könnte oder sowas. Und das finde ich schon ganz spannend, dass dann, also das sind ja irgendwie dann so Themen, die einfach sehr aus so einer queeren Perspektive aus total spannend sind im Zusammenhang mit Lohnarbeit und so. Total. Also sowohl in so einem Fähigkeiten einsetzen Ding als auch in einem Wow, Achtung, Ausbeutung oder sowas, ne? Also. Ja, also es ist ja auch einfach nicht, du nutzt es ja jetzt nicht irgendwie sonderlich für dich emanzipativ, sondern es ist ja eher ein im, klar, als auf Ego-Ebene irgendwie vielleicht, aber also klar, dass es das Ego streichelt, irgendwie sozusagen als wahrgenommen zu werden oder irgendwie Kompetenzen zugesprochen zu bekommen. Und es geht ja irgendwie um ein positives soziales Miteinander. Irgendwie, es geht ja um soziale Kompetenzen. Aber dass es natürlich irgendwie dann so trans- oder queere Individuen natürlich irgendwie das eines der höchsten Güter irgendwie darstellen oder so für die höchsten Güter von individuelle Flexibilität, flexibel irgendwie in Kontexte einbindbar und irgendwie so verbrauchbar darstellen, dass es natürlich irgendwie mehrstdimensional ist. Ja. Also so ist es halt, also darin liegt ja auch gerade so das Schwierige unserer Zeit, dass es natürlich irgendwie nicht nur ein, sich nicht nur um, oh, das sind jetzt aber krasse Ausbeutungsverhältnisse liegt, sondern klar, es geht ja auch darum, es sind Verhältnisse, in denen dann trans, wenn auch irgendwie mit einem komischen Beigeschmack, Anerkennung erfährt. Ja. Und so. Ja. Oder man sich selbst auch irgendwie so von, wow, ich, also so das eigene Transsein oder irgendwie Erfahrungen dann auch eine Rolle spielen dürfen und es nicht nur auf, also man dann nicht irgendwie dieses nur Frau, nur Mann Ding zum Beispiel darauf zurückgeworfen wird. Also so, es hat ja auch was so Sichtbarkeit und Sprechbarkeiten und sowas angeht, so, es ist nicht so leicht. Nee, es ist echt nicht so leicht. Und das macht es aber eben gerade spannend, irgendwie mal zu begucken. Ja. Naja, könnte man ja fast ein Diplomarbeit drüber schreiben, so ein Zufall. Mist, dass ich so mein Zufall. Thema schon hab, du. Ja, Pech, Steff, sag mal. Muss nicht auch beim aus dem Abschluss machen. Ja, dann kommt man gut durch den März. Wir müssen noch Musik spielen. Ja, aber wir müssen uns vorher verabschieden. Aber wir machen das immer so, dass wir erst sagen, was jetzt kommt, was kommt und dann verabschieden wir uns und dann kommt die Musik. Und dann sagen wir, kommt gut durch den. Und dann kommt der Monat. Ich weiß, ich wollte ja auch nur ungalant das Ding hier mal zum mal das Mikro schließen. Genau. Okay. Gut, ich schließe hiermit die Rednerinnenliste. Es gibt keine Meldungen mehr, keine Wortmeldungen mehr. Ja. Die Little Snitch-Demo-Zeit ist schon wieder abgelaufen. Was ich soll das jetzt aussprechen? Achso. Das machst du immer. Wir sind im erweiterten Star Wars-Wahn. Übrigens, ich bin Obi-Wan Kenobi. Hallo. Stimmt, ich bin Mace Windu. Und die Stimme von Yoda. Du hättest beinahe den Imperator getötet, möchte ich ja mal ganz kurz sagen. Ja, weil ich dem Kind differenzierte Geschlechterrollen mitgeben wollte oder eine differenzierte Auseinandersetzung mit Geschlecht mitgeben wollte, habe ich mich gegen eine weibliche Figur entschieden. Obwohl ich sagen muss, dass ich Prinzessin Leia eigentlich ziemlich cool finde. Die ist eigentlich ziemlich cool, ja. Die ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Aber ich habe mich dann für Luke entschieden. Obwohl ich den eigentlich total blöd finde. Weil er echt so ein blöder, langweiliger, guter Alleskönner ist. Bei dem die Macht so voll mit ihm ist. Ja. Voll ätzend. Naja, das und Philipp ist nämlich Darth Vader und na, also er ist Anakin Skywalker. Ne? Erst war Anakin, dann hatten die mehrere kleine, etwas haarsträubende Situationen, als er dann das erste Mal geschnallt hat, dass wenn er Anakin ist, dass er dann auch Darth Vader ist. Und als er dann noch geschnallt hat, dass wenn er auch Darth Vader ist, dass er mich dann eigentlich umbringen muss. Wobei wir uns jetzt schon in angenehm freudscher Umgebung befinden, ne? Okay, glaub, also. Bitte, lass uns das doch einfach, nachdem wir auf den Stoppknopf gedrückt haben. Also, wir spielen heute von den Lo-Fi Scientists Ego Trippin'. Tja. Ja, tja. Kommt. Viel Spaß damit. Kommt gut durch den Nerven. Ja. Ich will noch verbleiben, ne? Ja. Und es hat übrigens geklappt, ne? Wir haben das letzte Mal gesagt, hoffentlich liegt dann kein Schnee mehr, wenn wir das nächste Mal sprechen. Und es liegt kein Schnee, mehr. Heute war auch richtig Frühling, ja, in Hamburg. Ja, die Zeitungen sind voll davon. Alles klar. Genau. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder pünktlich, am zweiten Freitag im Monat, wenn wir nicht wieder krank werden. Oder sind wir da zufällig gerade unterwegs? Nein, ich habe gerade geguckt, mein Schwesterchen ist da. Ah ja. Aber das soll ja kein Hindernis sein. Ja. Alles sie klar. Wird einfach auf den Kiez geschickt. Genau, sie ist halt jetzt. Oder wir laden sie als Gast dazu. Das da jetzt auch mal machen. Ja, okay. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.